Genau, ah, jetzt müssen wir aber hier, tut mir leid, jetzt müssen wir langsam Schluss machen. Sollen wir keiner vorwerfen, dass ich nicht ein Herz für Hip-Hop hätte? Es sind 12 nach. Wertvolle Sendezeit, in der ich nicht reden kann. Ich krieg ja gleich so einen Maulstau, wenn ich jetzt hier nicht 3 Stunden durchreden darf. Hör auf! Da oben habe ich echt einen so total extrem coolen Anfang. Ey, da danke oben. Nochmal, war, dass du zu spät gekommen bist. Sag mal, ich war heute früh wie noch nie. Also so, wisst, was ich meine? Steuerung alt entfernen. Das ist der Anfang dieser Sendung. Dann muss ich, ach, Kinder, wartet mal einen Moment. Ich muss mal hier erstmal, in meinem Handy habe ich mir aufgeschrieben. Scheiße, das ist draußen! Erzähl mal was, André. Wie ich die Telefonanlage öffne. Die ist total Firewall-mäßig, Kryptonomikon-mäßig verriegelt. So, jetzt muss ich erst mal in mein Handy kicken. Mein Handy ist mein Notizbuch. Hier, genau. Aber langsam könnt ihr das ja auch mal merken, so lernen. So schwer ist es ja eigentlich nicht. Und dann könnt ihr nämlich nicht anrufen. Und dann kotzt er auch wieder rum. Dann bin ich es wieder gewesen. Ich bin es aber nicht. Ich kann überhaupt gar nichts dafür. Das ist alles Senderschuld und Langenfeld. Die Bäden praktisch. Die sind eigentlich das Übel der Welt. So würde mich nicht wundern, wenn die Vogelgrippe erfunden hätten. Aber was ist denn jetzt hier? Hier will ich da ja nicht. Das soll ja eine Telefonanlage sein. Ach du Scheiße. Ach du Mann. Mein Lieber. Was ist denn hier los? Oh, bloß. Oh. Die geht hier alle durcheinander. André. Ja, du kannst mir ohne helfen. Ich kann nicht nur alles alleine. Siehst du, da ruft nämlich schon einer an. Na, jetzt aber auch nicht mehr. Ja, dafür mache ich mir hier die ganze Mühe und den Terror und den Ärger und genau. Hast du eben angerufen und gleich wieder aufgelegt? Ihr seid alles Frauen. Ach Mensch, hau da ab hier. Was ist denn das hier? Ach, hast du jetzt eben angerufen und gleich wieder aufgelegt? Speise in den Maul. Ja, Mensch. André, hier sind doch deine Hörer. Die rufen an und beschimpfen mich. Die haben da wohl eine Macke oder was? So, dann müssen wir jetzt hier erstmal Terror machen. Wird erstmal. Ich habe eigentlich so einen schönen Anfang gehabt. Dann mach mal damit. Mache ich den schönen Anfang oder mache ich erstmal total komplizierte. Ihr werdet verrückt Musik. Ja, hier haben eben welche von dir angerufen. Von mir, aber. Deine Hörer. Scheiß dir ins Maul! Irgendwie so sagen. Mann, entschuldige, nein, also das ist jetzt nicht persönlich gemeint. Hip-Hop, ich weiß, Hip-Hop ist echt ein hartes Geschäft und von daher würde ich mal lieber den Mund zulassen. Solange hier die von Langfeld, solange die nur anrufen, so sagen wir, fangen, ich wollte eigentlich ganz zärtlich anfangen, aber jetzt muss ich ruhig erstmal ein bisschen einfach mal so ein bisschen Terrormusik machen, dass die mal hier gleich alle verrückt werden und wissen, das Hip-Hop ist over. Jetzt ist hier was anderes. So, sag mal, scheiße, jetzt finde ich das nicht. Ha, ha, ha, ha. Oh ja, total, das können wir auch machen. Total komplizierte, quasi Hippie-Dingster. Genau, Kinder. Ah, das Musik, die sich hier waschen hat. So, und dann sind wir jedenfalls die debilen Hip-Hopper los. Die anderen können ja da bleiben, die netten sollen mal schön da bleiben. Fetzige Musik. Und danach fängt dann die Sendung an. So, jetzt kommt aber erstmal, oh, ach, echt nicht schlecht, Animal Collective. Living in these lies. And we mess is mine. Mine is messy, yours is maybe not. Animal Collective mit Did You See the Words? Das ist Musik, würde ich mal sagen, bei der Bekloppte verrückt werden. Aber Unbekloppte nicht. Und insofern, denke ich, können wir jetzt langsam mal mit der Sendung anfangen. Ich verrate gleich, was das für eine Sendung wird. Aber erstmal wollte ich jetzt genau den Anfang, den ich nämlich machen wollte. Den muss ich jetzt aber auch machen. Kinder, tut mir leid, kann ich ohne dafür. Wenn ich hier so durcheinander gebracht werde, dann beschwert euch bei euch selber. So, und jetzt fängt die Sendung an. Ach, und ich hab so einen super, muss ich mal sagen, ich hab so einen total tollen, lässigen Anfang. Also da hört sich, lohnt sich jetzt, Jingle-Dings-Trailer zu hören und dann genau zu zählen. Ist echt total spitze. Boah, oh, da, diesen Anfang konnte ich. Ich habe so eigentlich sowieso verschiedene Anfänge. Ich hätte heute wieder mal 5 Anfänger machen können, aber habe mich jetzt für den entschieden. Den finde ich total spitze. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. How do you do, ladies and gentlemen? My name is Alfred Hitchcock. And this is Music to be Murdered By. It is mood music in a jugular vein. And I hope you like it. Our record requires only the simplest of equipment, an ordinary phonograph needle, 8-inch speaker, and a .38 caliber revolver. Naturally, the record is long playing, even though you may not be. So why don't you relax, lean back and enjoy yourself, until the coroner comes. Mm-hmm. Alfred Hitchcock und das Jeff Alexander Orchestra mit Music to be Murdered by Musik, bei der man gut ermordet werden kann. Alle lehnen sie sich zurück und warten darauf, dass der Bestatter kommt. So, damit wollte ich heute anfangen. Und ich denke, wir machen heute wieder mit mir jetzt. Kinder, wir müssen uns darauf einigen. Es geht nicht darum, dass euch hier mal die Sendung volle Pulle. Ach, das war wieder eine schöne Sendung. Ach, das war wieder eine schöne Sendung. Sondern mir muss die Sendung Spaß machen. Und weil mir die letzte eigentlich viel Spaß gemacht hat, dachte ich, wir machen heute mal wieder. An alle Arbeiter, genau, Angestellte, Beamte und Rentner. Wenn Sie jetzt diese Telefonnummer wählen, können Sie sich endlich alle Ihre Träume erfüllen. Scheiße, rufen Sie jetzt an. Arbeiter, hörst du das? Baba. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Ach, wieder mal Ernst Busch nicht dabei, ist das eine Scheiße. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Aber Conny Fröbes und Alexandra und so. Oh, ist das ein Ärger. Sag mal, und die Ene, habe ich die jetzt mit? Ah, da waren ja auch schicke Sachen. Oh. So, Kinder, wir machen heute jetzt mal erstmal ein bisschen hier Meinungseinholung. Hallo? Hallo, worum geht's denn heute? Mann, hab ich doch... Achso, hab ich noch gar nicht gesagt, oder? Hab ich schon gesagt? Nee. Bist du sicher? Weiß es nicht. Na, wieso weißt du denn das nicht? Du musst doch zuhören. Hab ich nicht gehört. Hast du Ferien gerade, oder was? Nee. Echt nicht? Warum nicht? Achso, also besser so. Musst du morgen früh raus, musst du gleich ins Bett, oder? Tschüss. Nee. Was? Nee. Ach Mann, hab ich so Lust, die Musik heute wieder dabei. Ach Gott. Muss morgen erst um 9 raus. Na ja, gut. Ich dachte mal, dass wir heute mal eine schöne Sendung machen. Da ging es doch nichts zu sagen, oder? Nö. Ist da Widerspruch von deiner Seite? Nee. Gut, der mich beruhigt. Und zwar dachte ich, wir machen mal wieder eine Wunschmusiksendung. Okay, was gibt's denn zur Auswahl? Ja, nicht, was gibt's zur Auswahl? Man kann dann hier anrufen. Das ist ja schon mal nicht schlecht, oder? Ja. Da freut sich doch der gemeine Hörer. Man kann hier anrufen und kann sagen, was ungefähr für eine Musik man sich wünschen würde. Also jetzt nicht einen Titel und eine Band. Das habe ich sowieso nicht, was ihr euch jetzt wünscht. Aber so die Richtung und warum ihr, also jetzt nicht für irgendjemand anders, sondern tatsächlich nur für euch selbst, warum ihr jetzt genau diese Musik braucht und in welche Richtung die ungefähr gehen sollte. Und dann würde ich die entsprechende Musik raussuchen und spielen, die euch dann gewissermaßen hoffentlich das Überleben sichert. Okay. Weil du verstehst, was ich meine. Ja. Wir könnten jetzt mal ein Experiment machen. Wie alt bist du überhaupt? Wer bist denn du? Wie heißt denn du? Warum rufst du hier mitten in der Nacht an? Ich bin 13 und heißt Paul. Du bist 13 und heißt Paul? Genau. Mensch, da kommt's doch echt zusammen. So, würdest du dir deine Musik wünschen? Ja, wollen? Vielleicht irgendwas Rockiges. Was heißt denn was Rockiges? Ja, eben was. Ja, aber warum denn? Wofür denn? Wofür brauchst du die Musik, die du dir jetzt möglicherweise wünschst? Zum Einschlafen. Ja, aber was Rockiges ist nicht zum Einschlafen. Siehst du, insofern jetzt schon völlig daneben. Du hättest jetzt praktisch keinen Musikwunsch erfüllt bekommen, sondern jemand anders. Ich würde dann gleich bei jemand anders weitermachen. Wieso? Naja, weil du was Rockiges zum Einschlafen. Das ist mir zu unspezifisch. Dahinter muss, ich finde, da muss irgendwie so eine bestimmte Form von Leidensdruck muss irgendwie dazugehören. Irgend so eine Form von Herzensterror, wenn du verstehst, was ich meine. Irgendwie sowas. So richtig, wo man also sagt, Kuttner, du bist der Einzige, der mir noch helfen kann mit einer Musik deiner Wahl. Okay, du bist der Einzige, der mir helfen kann. Ich sterbe sonst nicht, kein Rock. Glaube ich nicht. Und wenn, dann würde ich sagen, stirb, ist auch nicht so schlimm. Da bist du jetzt ein bisschen enttäuscht über diesen irren Zynismus, den ich hier an den Tag lege, oder? Ja. Mann, scheiße, jetzt habe ich eine wichtige Platte. Echt, scheiße. Vorhin schnell noch zusammengebrannt und jetzt ist aber nicht da. Da kann ich jetzt ohne Stür. So. Paul. Ich mach mal mit jemand anders weiter. Ich muss mal hier Experiment machen, ob wir da hinkommen, ja? Ob mein Konzept aufgeht. Okay? Ich will noch irgendwas. Ich würde mal sagen, du scheinst mir recht unbefriedigt zu sein, oder? Kann ich ja selber machen. Warte. Tschüss. Was? Ich kann es ja selber machen. Jetzt zieht man die so an, Freundchen. Hallo. Ich wollte gerade Kompromiss eingehen, aber bitte war der junge Mensch zu schnell. Hallo, wer bist denn du? Doch, Doc, Markus hier. Markus. Hast du Doc gesagt? Sag mal, wir sind ja wie in einem Western hier. Hey, Doc. So, Markus. Jo. Wie alt bist du denn? 18. Bist du sicher, dass du 18 bist? Jo. Gut, Markus. Du hast jetzt verstanden, worum es geht. Mhm. Wieder mal eine klassische Wunschmusiksendung. Und man kann sich praktisch eine Musik wünschen, aber nur ungefähr. Jo. Nicht genau. Nicht ein Song, sondern so eher die Richtung annehmen. Und muss das aber eben auch begründen, warum man jetzt eine bestimmte Musik braucht. Für sich selbst, nicht für jemand anders, sondern für sich. Alles klar. Ja? Na, ich wünsche mir jetzt einfach mal so was französischsprachig, blödelpopmäßig jetzt. Französischsprachig, blödelpopmäßig? Aber warum denn? Wofür denn? Ach, weiß ich nicht. War so ein schicker Tag heute. Einfach mal die Hufe aufs Sofa legen und ein bisschen bei der Musik entspannen. Die Hufe hoch und französischen Blödelpop hören. Jo. Ich weiß jetzt nicht, ob es blödel ist, aber das ist echt eine super... Aber das müsste eigentlich jetzt deinen Geschmack treffen. Warte mal. Welches nehmen wir denn? Aha. Eher was... Conitul animal qui vinsal calcul integral. Ich verstehe. Kannst du Französisch? Reden wir nicht drüber. Kannst du tendenziell eher nicht Französisch? Nicht wirklich. Ah, das ist natürlich unpraktisch. Aber ich meine, andererseits kann ich ja... Wobei, ich kann natürlich France Gall avant la bagarre. Habe ich schon mal gespielt. Ist, glaube ich, echt ein total Spitzensong. Hast du Saplan pour moi da? Was habe ich da? Saplan pour moi. Saplan pour moi. Mein lieber Freund. Da muss ich jetzt mal kicken, ob ich es dabei habe. Ich wollte es eigentlich dabei haben, aber sicher bin ich mir jetzt nicht, ob ich es dabei habe. Du würdest dir jetzt gewissermaßen dann... Das wäre fast, also dann würde ich sogar einsehen, dass du, wenn du da schon einen Titel sagst, dass du dann den Titel durchaus den Titelwunsch, aber ich hätte auch was Holländisch da. Holländisch ist auch super. Ist auch total lustig. Die können wir gleich danach spielen, oder? Als wenn ich ein Junge wäre, das wäre wunderbar. Kennst du das? Ja. Aber nicht auf Holländisch ist, das, als ich ein Jungen war. Das ist auch total super. Aber kicken wir noch irgendwie das Plan pro Mal dabei habe. Habe ich doch dabei. Na, ist doch wunderbar. Meinst du, dann soll ich jetzt Saplan pour moi spielen? Damit würdest du mir den Abend so versüßen. Ehrlich? Jo. Gut, warte mal, dann würde ich mal, bleib du mal in der Leitung und dann wollen wir mal sehen, ob wir noch einen dazu kriegen, der sich das auch wünscht. Dann ist es irgendwie ein bisschen überzeugender und noch demokratischer, okay? Alles klar. Aber wenn der sich das überhaupt gar nicht wünscht, dann fliegt der raus. Alles klar. Ja? Also bleib mal da. Jo. Hallo, wer bist denn du? Ja, das ist der Jörn aus Frohnau. Wer? Der Julian aus Frohnau. Der Jörn aus Frohnau. Nee, Julian. Julian aus Frohnau ist hier. Julian. Ja. Du hast schon mitgekriegt, ist heute wieder mal eine Wunschmusiksendung. Ja, darf da wohl nicht wahr sein. Ja, ist ja so sieht es aber aus. Ja, darf da wohl nicht wahr sein. Ja, aber so sieht es nun aber mal aus. Naja, und jetzt hat sich der, wie hieß denn der gerade, der Markus? Ja. Der hat sich jetzt soweit französisch blödelpopmäßig schöner Tag gewesen, die Beine hoch und den Tag nochmal richtig abrunden, Saplan pour moi gewünscht. Ja. Da bin ich gar nicht so für. Warum denn nicht? Ich hab doch aber gesagt, wer jetzt nicht dafür ist, der fliegt sofort raus. Ach so, naja, dann. Ich kenne das Stück gar nicht. Kann man du sich kennst es nicht? Nein. Kann man sich ja mal anhören. Mann, das ist ein Spitzensong. Na dann spiel ihn mal. Ja. Ja, ich muss ihn ja auch spielen. Wir sind ja schon total überfällig von der Zeit her. Ja. Mein Kinder, ich bedanke mich für euren Anruf. Ja, alles klar, bitte. Und würde erstmal Tschüssi sagen und hier kommt Saplan pour moi. Tschüssi. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant en mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi. Poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un alien dans son igloo. De divan, qu'elle me dit en passant. Ouh, I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. Eure Dankbarkeit dafür, dass ich den Song spiele, weiß ich zu schätzen, aber ein Kollege Lang, was spielst denn du da? Saplan pour moi, Plastic Bertrand? Das sind die Antworten, die man kriegt, wenn man so eine Musik, die ja durchaus nicht mir, nicht unbedroht scheinen will, spielt, aber ich spiele sie unabhängig davon, welches Ansehen ich mir damit einhandle. Zurzeit gibt es auf der Welt drei Kategorien von Menschen. Kategorie 1 hat Karten für das ausverkaufte Konzert der Arctic Monkeys in Berlin. Kategorie 2 hat keine Karten für das ausverkaufte Konzert der Arctic Monkeys in Berlin, hätte aber gern welche. Und Kategorie 3 interessiert uns jetzt nicht, denn das folgende Angebot richtet sich eindeutig an Kategorie 2. Fritz hat die letzten Karten für die Arctic Monkeys live im Fritz Club. Und diese Karten gibt's diesen Freitag zu gewinnen. Pünktlich zum Konzert. Bei den Radiofritzen am Morgen und bei den Radiofritzen am Nachmittag. Einfach gut Fritz hören. Und mit ein bisschen Glück schafft ihr es von Kategorie 2 in Kategorie 1. Und seht Freitagabend die Arctic Monkeys live in Berlin. Und im Radio Fritz. Nur mal unter Beweis zu stellen, dass ich noch restkrank bin und dass ich überhaupt vorhanden bin. 22:39 Uhr. Fritz, Info. Nachrichten. Mit dem vorwurfsvoll dreinblicken in Matthias Kerkhoff. Um 22:40 Uhr. Der nationale Krisenstab zur Vorbereitung. Eben waren doch 22:39 Uhr. Stimmt. Denn wir haben es ja noch 20 Sekunden vor, aber da jetzt schon die halb überschritten wurde... Ja, weil ich jetzt gesagt habe, warten wir 22:39 Uhr. Ja. Wenn du nicht so lange vorwurfsvolle Blicke werfen würdest, dann wäre immer noch 39. Der nationale Krisenstab zur Vogelgrippe will morgen über weitere Schutzmaßnahmen beraten. Hintergrund ist, dass das Vogelgrippe-Virus H5N1 bei einer Katze nachgewiesen wurde. Die Katze war am Wochenende auf der Ostseeinsel Rügen verendet. Die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern riefen Tierbesitzer in den betroffenen Gegenden zur besonderen Vorsicht auf. Sie sollten Katzen nicht mehr frei laufen lassen, hieß es. Im Streit über den geplanten Bombenabwurfplatz in Brandenburg gibt es keine politische Lösung. Ein Krisentreffen von Verteidigungsminister Jung brachte keine Annäherung. Jung beharrt darauf, in der Küritz-Ruppiner Heide ein Gelände einzurichten, wo Tiefflieger der Bundeswehr Bombenabwürfe üben können. Die Ministerpräsidenten von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, Platzeck und Ringsdorf wollen das verhindern. Die Zulassung eines Autos ist in Brandenburg künftig nur noch gegen die Erteilung einer Einzugsermächtigung für die Kfz-Steuer möglich. Eine entsprechende Verordnung des Finanzministeriums wurde heute von der Landesregierung in Potsdam gebilligt. Anlass sind Zahlungsrückstände bei der Kfz-Steuer in Brandenburg. Berlins Innensenator Körting hat Einzelheiten zum Sicherheitskonzept für die Fanmeile während der Fußball-Weltmeisterschaft bekannt gegeben. Die Straße des 17. Juni werde per Video überwacht, sagte Körting. Das Gebiet zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule werde außerdem in einem Radius von 5 Kilometern eingezäunt. Wetter. In dieser Nacht viele Wolkenfelder. Teilweise gibt es auch Schneefall und Glätte bei Temperaturen zwischen minus 1 und minus 4 Grad. Morgen dann wechselnd bewölkt mit einzelnen Schneeschauern, maximal 1 bis 3 Grad, aber plus. Verkehr. A12 Berliner Ring Richtung Frankfurt oder zwischen Frankfurt Süd und dem Grenzübergang Frankfurt, wie so üblich, Stau. Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Spremberg. Blue Moon. Ich kenne aber jetzt das Radio schnell volle Pulle laut an und den Head zum Bang eingestellt. Thank you. Benediktum. Weil um so eine Musik zu entdecken, muss man entweder Auskenner sein, bin ich nicht. Oder Rock-Hard-Laser, bin ich auch nicht. Oder im FAZ-Feuilleton stöbern. Mein lieber Scholli, oder? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Benediktum. Uncreation. Ziemlich neu. Mit einer Frau wie ein Mann, aber nicht unweiblich, würde ich mal sagen, an der Stelle. Die weiß, was sie will. Durchaus, wahrscheinlich ja eine gewisse Nähe zu PJ Harvey, aber mit einem anderen, etwas anderen musikalischen und biografischen Hintergrund. Wir machen hier heute wieder mal, finde ich das schön. Arbeiter! An alle Arbeiter, genau, Angestellte, Bearbeiter. Wenn Sie jetzt diese Telefonnummer wählen, können Sie sich endlich alle Ihre Träume erfüllen. Rufen Sie jetzt an. Ja, aber wo denn? Warte, na hier. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Mann, stellt euch so blöd an. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Die nächste Musik. Ah, jetzt kommt wieder so eine prima Musik. Die schwatze ich jetzt jemandem auf. Kinder, heute ist hier Wunschmusiksendung. Ihr könnt hier anrufen, müsst sagen, ach gut, na, ich brauche unbedingt einen Song, so und so ungefähr. Muss er sein und am liebsten will ich ihn nicht kennen. Also sowas. Wunschmusiksendungen leiden ja immer darunter finde ich, dass sich Leute Sachen wünschen, die sie sowieso zu Hause haben und schon tausendmal gehört haben. Dann muss man die nicht nochmal im Radio spielen. Ich würde sofort bei so einer Wunschmusiksendung anrufen, wo man nicht weiß, was man kriegt. Genau so eine Sendung ist es hier nur so ungefähr und sich so diskussionshalber mit mir da so ein bisschen Arm drücken machen. Ach nee, vielleicht doch lieber so. Ah nee, sag ich, so hin und her. Aber eben für sich selbst. Und man muss einen Grund haben, wofür man die Musik braucht. Und dann wird's aber auch gespielt. Hallo, wer bist denn du? Ja, ich bin Sonny. Sonny? Ja. Da muss ich gar nicht nachfragen. Da habe ich da sofort die Musik. Was denn? Sagen wir mal, jetzt muss ich erst mal rumblä. Sonny, was hättest du dir eigentlich gewünscht? Naja, eigentlich, du hast früher mal, ganz früher, so einen coolen Katzensong gehabt. Also den habe ich jetzt sowieso nicht dabei. Oh, das ist nicht schlecht. Na, dann kannst du ein Ofenlied spielen. Das könnte ich spielen, würde ich aber jetzt ja nicht unbedingt spielen. Wie alt bist du, Sonny? 16. Und hast du einen Freund? Ja. Und eine Freundin? Nö. Warum nicht? Ja, warum nicht? Ja, gibt's viele Antworten. Naja, gib mir mal eine Antwort. Ja, fällt mir jetzt nicht ein, ne, also... Aber vielleicht leidest du quasi unter so einer Identitätskrise? Ja, das sowieso. Bist du dir sicher? Ja. Und bräuchtest du nicht mal einen Song, der das vielleicht thematisiert, deine Identitätskrise? Der da wäre? Nee, den wirst du dann schon hören, den sag ich dann schon an. Das ist jetzt nicht so, ich sag den Song und du sagst, oh ja, spiel ihn mal, sondern du musst dich schon auch ein bisschen öffnen. Ja, oh ja. Du musst auch ein bisschen praktisch so sensibel sein. Verstehst du das, wenn man also dich berührt? Ah, dass du Arm hast. Ah, ich bin so sensibel, du hast mich berührt. Verstehst du sowas? So ein bisschen, die Haut muss so durchlässig sein. Diese Musik muss so osmotisch quasi in dich eindringen. Mhm. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Aber vielleicht soll man nochmal einen dazu nehmen, der praktisch, mit dem wir so... Hallo, wer bist denn du da? Osmotisch quasi in dich eindringen. Ja, jetzt hör doch mal auf. Schreib es mir. Schön, aber wenn er nicht reden will, hat er Pech gehabt. Jetzt. Oder? Klar. Hallo, wer bist du? Sonny, wie alt bist du? Warte, jetzt halt mal die Klappe da, Fremder. Das war's nicht mehr. Jetzt, genau. Oh, jetzt ist er gleich weg. Schmeiß mal so. Sonny, wie alt bist du eigentlich? 16. Ach so, immer noch? Ja, ja. Also es hat sich nicht verändert. Sag mal, jetzt ist das schon 10 Minuten später. Du kannst doch nicht die ganze Zeit dein Leben lang hier 16 sein, oder was? Okay, 16. Wie lange willst du denn 16 Minuten sein? Naja, bis ich wieder Geburtstag hab. Das wäre dann so in fast einem Jahr. Warum hast du einen Freund und keine Freundin? Nee, oder eine Freundin und keinen Freund? Was hattest du denn? Nee, sag doch mal. Nicht hyperventilieren. Verstehst du, kriegst du einen Sauerstoff raus, fällst total auf den Rücken, bist rot, die Augen treten dir aus dem Kopf und so. Mutti kommt ins Zimmer, ihr stürmt, ah, was ist mit dem Kind los? Ah, das hört schon wieder Kuttner, den müsste man nochmal abschießen. Das hört wieder jemand anders im Radio, da kommt da hier eine Knarre dabei, da fahr ich da mal zum Sender, den Kerl schieße ich da ab, hat da die Mutti von Dings da gesagt. Mhm. Zumal, was hast du denn, eine Freundin oder Freund oder was? Hast du ein Haustier? Nein, doch, meinen kleinen Bruder. Oh Mann, jetzt hör doch mal auf. Gib mir mal deinen kleinen Bruder. Nee, der schläft schon. Wie heißt du denn überhaupt? Sonny? Sonny. Wie heißt denn das richtig bürgerlich? Was steht mir bei dir steht da nicht mehr. Hast du schon Personalausweis? Ja, mit 16 hat man einen, ja, oder? Ja, der kommt dann bald. Ja. Pioniere gibt's ja nicht mehr, sonst hättest du einen Pionierausweis. Könntest du da mal nachkicken. Was steht denn da vorne drin bei dir im Ausweis? Ja. Was steht denn da nun? Ja, Sonny, wie schon gesagt. Nein, steht da. Sonny ist doch kein richtiger Vorname, das ist ein Spitzname. Ja, auch, ja im Ausweis steht was anderes. Ach ja? Ja. Nee. Wie würdest du heißen, wenn du dir deinen Namen hättest aussuchen dürfen? Ja, würde ich irgendwie so heißen. Jürgen oder so. Oder Jürgen? Manfred! Du würdest Manfred heißen wollen? Ja, oder Hartmut. Das finde ich ja gut. Du scheinst mir aber echt ein Cooler zu sein. Ja, klar. Ey, aber Hartmut, Werner, so MC Jürgen. Hartmut, das klingt cool, ja. Sieht mal. Ich habe neulich zum Plakat gesehen, also ich weiß ja nicht, ob es hier wirklich, aber da stand drauf, Dings Party mit DJ kenne ich nicht. Wow. Kennst du den? Nee, kenne ich auch nicht. Fand ich aber total super, dachte ich, so wäre ich auch ja, einen DJ kenne ich nicht. Spitze, oder? Klar. Sonny, dann nenne ich dich jetzt Manfred. Okay, ich bin der Manfred. Genau, was wolltest du? Und was hattest du, nur eine Freundin oder einen Freund? Freund. Ein Freund? Ja. Warum hast du denn keine Freundin? Ja, wie schon gesagt, viele Antworten und mir fällt gerade keine ein. Ach so, echt? Ehrlich? Ja. Ach, scheiße. Ach, soll ich, also wollen wir jetzt mal, sagen wir mal, dein, klingt jetzt auch ein bisschen blöde, aber vielleicht sagen wir mal, dein, im weiten Sinne, jetzt in dem, so ja praktisch, oder bist du schwul? Nee. Nein. Nein, das könnte ja sein, na jetzt hör doch mal auf, ist ja auch nicht so schlimm, das soll jetzt keine Unterstellung sein. Das hast du jetzt aber schön umhergeredet, ja. Naja, gut, bist du also nicht. Nee. Wollen wir denn mal dann, du hast, aber eine Freundin hast du ja praktisch nicht. Nee. Ja. Dann würde ich mal jetzt, das vielleicht gewissermaßen, dann würde ich das Stones Cover vorschlagen. Für ja. dich. Und jetzt gewissermaßen so indirekt, quasi fehlende sexuelle Betätigung thematisieren über den Cover des Songs I Can Get No Satisfaction. Das ist gemein, aber von aber ist so, aber eben jetzt auch nicht Stones, sondern praktisch ein Cover, aber die Musik ist nicht von den Stones und der Text ist praktisch auch nicht von den Stones und außerdem ist es in Deutsch. das würde ich sehr gerne hören, ja. Und von einem Typen, der mit dem Vornamen Rolf heißt. Wie heißt der mit Nachnamen? Schwenter. Also wo du denkst, ist das schon spitze, oder? Also Rolf Schwenter ist fast so geil wie Manfred und das muss jetzt finde ich auch, werden. Genau. Und der singt jetzt aber, ich bin noch immer unbefriedigt. Mhm. I can get no satisfaction. Und das trifft doch, glaube ich, deine Situation komplett, oder? Naja, wie man es nimmt. Ich meine, der andere Song wäre der hier gewesen. Bam! Der ist natürlich super! New York Deutsch! Die sind echt so geil! Ah! Und so laut! Ich muss brüllen wie ein Idiot! Und die singen dann immer Identity Crisis. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ah, das wäre auch schön, wa? Ja. Würde man auch gerne hören. Ja. Ja. Ja. Zum Beispiel, hör mal. Und dann aber im Refrain singen die aber immer. Personality Crisis, so. Meinetwegen. Naja, aber den spielen wir jetzt nicht. Meinetwegen. Sondern wir hören jetzt Rolf Schwenter. Ja, wenn. Und der ist aber von der Instrumentierung her ist er auch nicht so überaus gestattet, sondern der hat praktisch nur so eine kleine Kindertrommel. Cool. Und singt, ich bin noch immer unbefriedigt. Aber jetzt wahrscheinlich nur für dich, Manfred. Ja. Manfred, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, bitteschön, immer und doch. Wer lacht denn da im Hintergrund? Ist es Mutti und Vati? Nein, das ist mein kleiner Bruder. Gib mir den mal her. Wie heißt denn der? Siggi. Siggi? Ja, richtig. Warum bist du der kleine Bruder? Du klingst ja, wie wenn du der große Bruder von dem wärst. Ja, ich bin im Stimmbuch. Also ich bin schon aus dem Stimmbuch. Ach so, draußen. Aber Manfred hat noch ja überhaupt gar keinen Stimmbruch, oder was? Nee, der ist so ein bisschen zurückgeblieben. Ja, stimmlich ist er zurückgeblieben. Ja. Akustisch würde ich ja sagen, du bist der große Bruder. Nee. Wie alt bist du denn? 13? 14. 14? Ja. Und wer kichert jetzt? Jetzt kichert jetzt Manfred kichert quasi. Der Manfred, ja. Ihr seid praktisch da beide alleine, aber einer ist dann immer verpflichtet zu kichern. Ja. Einer redet, der andere kichert sich dumm und dämlich. Ja, ist und muss aufpassen, dass er nicht einpullert. Nee, da ist er draußen, aus dem Alter ist er draußen. Sicher? Naja, aber wenn man jetzt erstmal so kichernmäßig loslässt, na, dann öffnet sich teilweise so ja die Blase. Da muss man aufpassen. Das kann natürlich auch in jedem Alter passieren. Das kann in jedem Alter passieren. Ja, ich weiß, wovon ich rede. Kuttner, trägst du eine Windel? Nee, ich kenne jetzt wenn ich so in die Sendung gehe, sonst oft schon, aber nicht in der Sendung. Ach so. Weil in der Sendung wäre ich relativ selten zum Lachen gebracht. So, also jedenfalls so, dass ich... Dann? Das wird nicht mit dem Witz. Okay. Aber ich habe doch neulich halt einen Spitzenwitz gehört. Na, erzähl mal. An den kann ich mich gerade nicht erinnern. Außerdem kann ich sowieso keine Witze erzählen. Erzähl mal. Kommt eine Frau beim Arzt. Oh Mann, den kenne ich. Der ist aber uralt. So, dafür kriegt er jetzt hier Rolf Schwenter in die Fresse geknallt. Oh, vielen Dank. Ja, okay. Alles klar, mach's gut. Tschüss, Grüße. Tschüss. Wie heißt denn du eigentlich? Siggi. Sonny und Siggi. Die beiden Sonnenscheinchen gehen mit ihrem Stullenbeutel in der Hand die Straße runter. Spitze. Tschüss, ihr beiden. Rolf Schwenter, nur für euch. Die Zeitschriften krakeln von früh bis spät über die anscheinend befreite Sexualität. Doch außer einem bisschen Ersatzlust hab ich von allem nichts gewusst. Ich bin noch immer unbefriedigt. Ich bin noch immer unbefriedigt. Ich bin noch immer unbefriedigt. Deshalb muss ich schreien, schreien, schreien. Man hält mich dumm und hält mich wie ein Tier. Man hält mich auch zum Narren, konsumier. Das wird dir nicht gelingen, mein lieber Mann. Das Zeug, das ist bald schrottreif. Und was dann? Ich bin noch immer unbefriedigt. Ich bin noch immer unbefriedigt. Ich bin noch immer unbefriedigt. Deshalb muss ich schreien, schreien, schreien. Die da herrschen, die haben ein Alibi. Ihr Alibi heißt Freiheit und heißt Demokratie. Doch ist das demokratisch, wie ich's begreif? Wenn man mich in 4 Jahren mal zur Wahlurne schleift, ich bin noch immer unbefriedigt. Ich bin noch immer unbefriedigt. Ich bin noch immer unbefriedigt. Deshalb muss ich schreien, schreien, schreien. Die Herrschenden, die sagen, ich tu, was ich tun kann. Doch was bieten mir die Herrschenden schon an? Statt Umwälzung nur eine ganz kleine Reform. Streng nach alt hergebrachter Norm. Ich bin noch immer unbefriedigt. Unbefriedigt, bin noch immer unbefriedigt, unbefriedigt, bin noch immer unbefriedigt, unbefriedigt. Deshalb muss ich schreien, schreien, schreien, schreien, schreien. this? That is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Kinder, ihr seid so scheiße raffiniert. Wenn die Musik läuft, Stille, kein einziger Anruf, alle hören zu und kaum dort der Beifall brandet auf, ist klar, der Song ist zu Ende. Schwupp, rufen wir an. So, wir machen hier Wunschmusiksendung. Unter dieser Telefonnummer hier kann man anrufen und sich eine Musik so ungefähr wünschen. Muss sagen irgendwie, ach, ich bin gerade in dem und dem Zustand, ich bräuchte Musik von der Art und dann liefere ich die. Warte, kein Problem. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ach, jetzt vielleicht so was eher. Hallo, so was, wer seid denn ihr? Ich bin Marius. Wer bist du? Marius. Das ist ja gut, den anderen haben wir rausgeschmissen, er hat Band eingespielt. Dann nehmen wir mal den hier noch dazu. Hallo, wer sind da? Marius und wer noch? Hier ist Mada. Marius und Mada. Mit S noch am Ende. Madas. Richtig. Mit S. So, wie alt seid ihr zusammen? Ich bin zusammen bestimmt. Zusammen? Wie alt ihr zusammen seid? Kriegt ihr das nicht raus? Dann sind wir zusammen 33. Wieso? Einer 16, einer 17? Unsinn. Wie alt bist du, Marius? Ich bin 15. 15. Und Madas? Folglich. 18? Na, aber applaud. Woher habt ihr gewusst, dass ihr zusammen 33 seid? Ja, siehst du mal, Genie steht vor dir. Echt? Kinder, ihr seid ja echt so scheiße cool, ey. Boah, wie macht denn ihr das? Ich sitze hier mit Gehhilfe, Kauhilfe und Windel und dann ruft ihr Jungvolk an und ist so extrem cool. Kinder, ihr wollt euch jetzt Musik wünschen? Ich bin schon für den Nobelpreis nominiert. Ja, ist klar. Wer war das jetzt? Malas? Ja, richtig. Was denn für ein Nobelpreis? Wahrscheinlich Literatur oder was? Für Allgemeinwissen. Allgemeinwissen, ja. 333? Na, was sagt ihr, Litte? Hälfte vom Teufel. Nee, ja nicht. 333 bei Issos Keilerei. Das ist schlecht. Ja, na, da frag ich jetzt mal nach, was ist da passiert? Nochmal bitte? 333 bei Issos Keilerei. Das ist bestimmt irgendein historisches Ereignis. Das ist bestimmt ein historisches Ereignis. Und Issos könnte man fast denken, dass es irgendwie griechisch klingt, oder? Ja, sogar. Ja, was ist nun mit deinem Nobelpreis für Allgemeinwissen? Mein Lieber, du kommst aber ja auch nicht mal über die 250-Frage hinaus. Das merkt man an der Stelle ganz deutlich. So, jetzt müsst ihr euch hier verdammt nochmal auf eine Musik einigen. Ich will erstmal euren allgemeinen Gemütszustand erfragen. Marius, wie sieht's bei dir aus, so gemütszustandsmäßig? Langeweile. Oh, also dagegen habe ich aber nichts. Gegen Langeweile habe ich gar nichts. Langeweile ist irgendwie echt die kleine Schwester von doof. Man sagt ja mal dick und doof, aber eigentlich sind es nicht zwei, ist nicht ein gleichgeschlechtliches Paar, Mann, der eine ist dick, der andere ist doof, sondern eigentlich ist es ein gemischtgeschlechtliches Paar, Mann, Frau, doof und Langeweile. Hallo? Ja? Hört man nicht so gerne, oder? Was? Sowas hört man nicht so gerne. Aber garantiert nicht. Aber sollte man gerne hören, weil kann man eine Menge lernen. So sieht's aus. Madas, du sollst ja mal die Klappe halten. Ich spreche jetzt mit Marius. Jetzt sagst du doch gar nicht. Ach so, gut. Marius. Ja? Gibt's noch irgendeine Gemütszuständigkeit bei dir, die nicht von Langeweile diktiert ist oder mit dem Wort Langeweile beschrieben wäre? Nee. Marius! Ja? Wir reden hier miteinander, also wir reden gerade nicht miteinander, aber ich rede mit dir und fände es ganz schön, wenn du hin und wieder beantworten würdest. Gut. Ja, Marius, was wünschst du dir für eine Musik? Du kannst aber 100% davon ausgehen, dass es mich echt einen Dreck interessiert und dass ich irgendwie nichts dazu tun werde, dir diesen Wunsch zu erfüllen. Was wünschst du dir für eine Musik? Den Ofen. Nein, zack, aus, Bomb, nee. War das? Ja. Was wünschst du dir für eine Musik, so ungefähr richtungsmäßig? Also, war das, du bist ja 18. Richtig. Du kannst doch praktisch schon im Knast gehen. Nee, bis 21 ist das Jugendstrafrecht, oder wie lange gilt denn das? Ich rufe ja gerade im Knast aus. Echt? Ja. Du bist schon im Knast? Ja, ist gerade mein letzter Tag, und am letzten Tag darf man so viel telefonieren, wie man will. Da kann man sogar 0900-Nummern anrufen. Ach so, der wievielte Tag ist denn das der letzte? Die zählt man doch als junger Knacki. Beim ersten Mal zählt man doch noch, oder? 93 Tage waren das jetzt. 93? Ja. Das hält ja nur in Grenzen. Da war jetzt nur einfach so scheiße, was du gemacht hast. Ja, ich hab eine alte Frau überfallen. Ehrlich? Ich brauchte das Geld. Nein! Sag doch mal, was hast du gemacht? Ja, meine Güte, erst habe ich sie halt höflich gefragt und dann wollte sie halt nicht. Und dann wurde ich halt Mann, höflich gefragt, sag mal. Höflich fragen tut man, ob man ihr über die Straße helfen kann. Mann, das! So, was, Mensch. Jetzt, ach, scheiße, siehst du, wenn ich das andere mit hätte, dann hätte ich gehabt, nämlich das ein schönes Lied im Gefängnis zu singen. Aber das habe ich jetzt leider nicht dabei. Das wäre natürlich naheliegend. Dann spielen wir jetzt ein Lied. Wer pfeift denn da? Seid ihr verrückt geworden? Das stimmt nicht. Das ist eine Sendung, in der wird nicht gepfiffen. Dann spielen wir jetzt das Lied von der belebenden Wirkung des Geldes. Kann ich dir noch was sagen? Ja, warten. Also, du hast mal vor Jahren... Stimmt. ...diesen Song von Pactophonica gespielt. Ja. Und den habe ich seitdem nie wieder gehört und ich fand den so ultra krass. Ach so, schade, habe ich jetzt natürlich nicht mit. Ich will den Ofen hören. Ja, Pech habt! Kriegst du nicht, Ofen gibt's nicht und Pactophonica gibt's auch nicht. War nur polnisch, oder? Ja. Die habe ich in keinem Laden gefunden. Echt nicht? Muss man in einen polnischen Laden gehen. Wobei, ich habe aber so was ofenähnliches eigentlich. Ich spiel mal kurz an, das dauert doch nicht so lange. Schieß mal los. Also vom Dialekt her ist es recht ofenähnlich, versucht aber gleichzeitig noch ein Kampflied zu sein, was ziemlich bekloppt ist. Man müsste mal rauskriegen, was aus dem Typen eigentlich geworden ist. Hören wir mal kurz rein. Das Lied der quatscht für den jetzt Lehrling. Noch ein bisschen rum und bla bla bla bla bla bla. Jetzt hör doch mal auf. Mann, ist ja gut. Horst Koch ist das. Nun sing doch mal, Horst. Und jetzt wird's aber super. Ich lasse mir nicht meine Muttersprache verbieten. Da ich aus Sachsen bin, singe ich auch Sächsisch. Aber dem hätten sie die verbieten sollen. Jetzt hört mal hin, echt. Aber klingt ein bisschen wie der Ofen. Jeder seht, die Freiheitsfahne flattert uns voran. Um der Freiheit heilges Banner schaut euch Mann für Mann. Seht nicht auf des Feindes Opfer, schaut des Morschen rot. Wow, das knallt drin, oder? Oh, so sieht's aus. So sieht's aus. Schon ein bisschen wie der Ofen. Horst Koch war das. Wenn sich das nachher jemand wünscht, dann spiele ich's nochmal aus. Das sollte verboten sein. Ja, finde ich auch. Gerade irgendwie, ich lass mir meinen Dialekt nicht verbieten. So. Das ist doch eine Frau. Oder? Jetzt gibt's, das war Horst heißt die Frau. So, Madas. Marius, du hörst jetzt mal hin, kannst was lernen dabei. Und Madas, du hörst jetzt auch mal hin. Du musst das mit dem Geld in größeren Zusammenhängen begreifen. Jetzt sind nicht die Omas, die man wegnehmen muss, sondern sind die Arschlöcher, die man das Geld wegnehmen muss. Aber ich bin ja so einer. Du bist ein Arschloch, dir muss man das Geld wegnehmen. Ja, aber ich hab ja keinen. Ja, das ist die Scheiße. Ne? Ja, aber wenn jemand Geld wegnehmen muss, dann musst du dir das irgendwie überlegen. Doch nicht eine Oma. Nur weil die sich nicht wehren kann, oder was? Hat sie wenigstens schön ihr Spray rausgenommen und ihr eine mit der Handtasche übergezogen? Nee, die hatte diese kleinen Geräte, die so Höllenlärm machen, wenn man den Stift rauszieht. Echt? Ja. Spitze. So, aber jetzt hör mal hin. Jetzt wird's quasi politisch. Hans Eisler singt jetzt das Lied von der belebenden Wirkung des Geldes. Und das schreibst du dir bitte mal hinter die Ohren. Und wenn du draußen bist, kaufst du dir sofort eine Ernst-Busch-Platte, wo der linke Marsch drauf ist, und dann hörst du dir die an. Dann könnte ich noch einen Versuch starten. Was denn für ein Versuch? Noch eine Oma? Nee. Bist du blöde? Willst du es bei mir versuchen? Sag mal, da kriegst du aber voll eine übergebrezelt. Na, weiß ich jetzt auch nicht. Wie bei der Oma oder bei dir? Was? Wie bitte? Bei deiner Oma oder bei dir? Bei meiner Oma, versucht es mal, die ist noch ein Zacken schärfer. Da versucht lieber mit mir. So, wir hören jetzt Hans Eisler Lied von der belebenden Wirkung des Geldes, okay? Schieß los. Ich sag schon mal, tschüss, Marius. Und ja. Du hörst jetzt einfach mal so zu. Und vergisst mal den Ofen, sondern hörst hin. Vollidiot. Das Hans Eisler ja selber singt. Wer? Wer hat jetzt Vollidiot gesagt? Ich nicht. Madas? Ich weiß nicht. Genau der. Sag mal, kannst du mir mal nicht den Anstaltsdirektor geben, dass ich mit dem vielleicht nochmal verhandle, dass mir 6 weitere Wochen Aufenthalt in seiner Anstalt ganz angebracht schienen? So ein Unsinn. Morgen bin ich wieder bei Frau und Kind, Mensch. Oh, Frau. Dann gehe ich wieder anschaffen. Kind. Ja, mach mal. So, jetzt hör mal hier, lieber Hans Eisler. Aber warte doch mal kurz. Was denn? Sag mal, du hast doch gesagt, du wirst nie zum Lachen gebracht von deinem Witz und so, ne? Ja, jedenfalls nicht von Hörern. Ist mir noch nicht passiert, dass mich ein Hörer zum Lachen gebracht hätte. Also, ich erzähle dir einen Witz, da könnte ich mich kugeln, ja. Ja, du dich! Ja, das ist ja mal klar. Die Witze erzählen, die können sich immer dumm und dämlich drüber lachen. Nee. Die kugeln sonst was. Aber ecke dich! Aber hör mal hin. Ja. Der geht euch ganz schnell. Na ja, mach doch mal. Zwei Kannibalen essen einen Clown. Vielleicht zwei was? Zwei Kannibalen. Ja. Essen einen Clown. Ja. Sagt der eine plötzlich, schmeckt irgendwie komisch. Oh. Könnte ich mal kugeln. Mach's doch. Ja, wieder ein klassischer Fall von der Hörer hat mich nicht zum Lachen gebracht. Ich danke euch für euren Anruf, ja? Dann warte mal. Was? Jetzt warte mal. Sag mal, das ist ja hier kein Wartesaal, das ist Sprechfunk. Ja. Frage stellen. Hallo? Ja, frag mal. Du Vollidiot. So, zack, jetzt ist hier Schluss. Hans Eisler. Lied von der belebenden Wirkung des Geldes. Hört hin, Kinder. Das Geld auf dieser Erde, und doch ist sie, wenn es mangelt, kalt, und sie kann sehr gastlich werden, plötzlich durch des Gelds Gewalt. Eben war noch alles voll Beschwerden, jetzt ist alles golden wie verraucht. Was gefroren hat, das sonnt sich, jeder hat das, was er braucht. Rosig färbt der Horizont sich, blicket hinan, der Schornstein raucht. Ja, da schaut sich alles gleich ganz anders an, voller schlägt das Herz, der Blick wird weiter. Reichlich ist das Mahl, flott sind die Kleider, und der Mann ist jetzt ein anderer Mann, und der Mann ist jetzt ein anderer Mann. Ach, sie gehen alle in die Irre, die da glauben, dass am Geld nicht liegt. Aus der Fruchtbarkeit wird Dürre, wenn der gute Strom versiegt. Jeder schreit nach was und nimmt es, wo er's kriegt. Eben war noch alles nicht so schwer. Wer nicht gerade Hunger hat, verträgt sich. Jetzt ist alles Herz und Liebe leer. Vater, Mutter, Brüder, alles schlägt sich. Sehet, der Schornstein, er raucht nicht mehr. Übrig dicke Luft, die uns gar nicht gefällt. Alles voller Hass und voller Neider. Keiner will mehr Pferd sein, jeder Reiter. Und die Welt ist eine kalte Welt. Und die Welt ist eine kalte Welt. Auch mit allen Guten und Schönen, es verkümmert rasch in dieser Welt. Denn mit leeren Magen und mit bloßen Füßen ist man nicht auf Größe eingestellt. Man will nicht das Gute, sondern Geld, und man ist von Kleinmut an gehaucht. Aber wenn der Gute etwas Geld hat, hat er doch, was er zum Gutsein braucht. Wer sich schon auf Unstatt eingestellt hat, blicket hinan, der Schornstein raucht. Ja, da glaubt man wieder an das menschliche Geschlecht, edel sei der Mensch, gut und so weiter. Die Gesinnung wächst, sie war geschwächt, fester wird das Herz, der Blick wird weiter. Man erkennt, was Pferd ist und was Reiter. Und so wird das Recht erst wieder recht, und so wird das Recht erst wieder recht. Thank you. Hans Eisler mit Lied von der belebenden Wirkung des Geldes. So, was jetzt so super dazu passt. Hier ist, wir machen ja heute Wunschmusiksendung. Aber eben quasi eine gelenkte Wunschmusik. Nicht so diese üblich stulle demokratische, sondern eine, wo man sagt, na no, ungefähr, das könnte ich mir so vorstellen und dann zack, Putin-mäßig wird das russische Volk beglückt. So eine Sendung machen wir heute, quasi eine gelenkte Demokratie. Und weil wir jetzt gerade bei dem Song waren, und wir vorhin Rolf Schwenter gehört haben mit Ich bin noch immer unbefriedigt, ich bin noch immer. Der hat auch ein schönes Geldlied gemacht. Und jetzt bräuchte ich praktisch jemanden, der jetzt mal hier sich mal die Telefonnummer merken kann. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Und der sich jetzt, ist vielleicht ein bisschen durchschaubar, jetzt natürlich extrem gelenkt, der sich jetzt aber genau, ach so, ansonsten kann man auch einen halbautomatischen Anruf beantworten. Da kann man sich nicht wünschen, aber da kann man so Sachen sagen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Aber jetzt wird eigentlich ein Anrufer unter dieser Telefonnummer gebraucht hier. Der jetzt, warte mal, aber jetzt, naja, weil jetzt hier sind die Leitungen voll, aber tut mir, ich schmeiß gleich nochmal alle raus, der sich jetzt genau denkt, ach noch, jetzt haben wir gerade Eisler gehört, Lied von der belebenden Wirkung, noch in so ein Geldsong, der würde mir heute aber wirklich weiterhelfen, der ihn sich wirklich wünscht und das aber eben auch begründen kann. Der könnte hier anrufen. Warte, so? Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Kinder, ihr Pfeifen! Ihr lasst euch nicht rausschmeißen, oder? Haben sofort alle aufgelegt, aber jetzt sind offensichtlich dann nur Leute drin, die sich jetzt das Lied offensichtlich begründet wünschen wollen. Hallo? Hallo. Ja, wer bist du? Ich bin der Julian. Julian, so was würdest du dir jetzt mal wünschen? Ist ja heute eine Wunschmusiksendung. Überrasche mich mal. Ich will ein witziges Lied. Na Mann, ein Witz! Sag mal, was hab ich, hast du eben zugehört? Ja. Ich hab dir die ganze Zeit erklärt, Witzelied hab ich ja auch noch, aber musste, aber ich hab dir die ganze Zeit erklärt, was man sich jetzt wünschen soll, oder? Steiler Zahn. Nein! Falsch, raus, zack, Pech gehabt, hallo? Hallo! Wo ist mein Mao am du? Ort? Ja, hallo? Hallo? Joachim! Ja, ja, gut, hallo, wer ist denn da? Hallo, ist der Carsten, ich wollte mit dem Kuttner reden. Ja, nein, ja, hier ist er doch. Das ist ja schön. Ja, der geht doch hier sofort, Spitz auf Knopf, Knall auf Fall, ruckzuck. Zu Carsten? Ja. Carsten, du weißt jetzt aber, was du dir für ein Lied wünschen sollst. Ja, und zwar bin ich großer Fan von dir und, ja. Ich würde mir eigentlich was wünschen, was ich immer mit dir verbunden habe, nämlich Fanny van Damme. Nein! So, ja. Oh, ich hab dir jetzt gesagt, was man sie wünschen soll. Und? Kinder, so sieht Demokratie aus, dass man dit wählt, was von einem erwartet wird, dass man dit wählt. Und ich möchte gerne, dass du mir was aussuchst, weil ich gehe auf die 30 zu und da warte ich mir aber mit den Lebenshilfen. Ich hab jetzt aber kein Fanny van Damme hier, sondern heute kann man sich nur wünschen, jetzt soll man sich ein Lied wünschen, was gewissermaßen den eislaschen Gedanken von der belebenden Wirkung des Geldes fortsetzt, was nochmal Geld thematisiert. Und am besten von Rolf Schwenter mit seiner Kindertrommel kommt. Das müsste man sich jetzt wünschen. Ich weiß, es ist schwer, aber Demokratie ist nicht so leicht. Irgendwas ohne Geld würde ich mir wünschen, von dir als Tipp, weil ich auf die 30 zugehe. Ja, aber jetzt gibt's gerade nur eine Musik mit Geld. Denn vielleicht danach. Ja, da muss ich mal sehen. Ich danke dir aber erstmal für deinen Anruf, wenn du, wenn, und geh nicht so schnell, wenn du auf dein 30 zugehst. Wenn du erstmal da bist, dann gibt's keinen Weg mehr zurück. Also passt schön auf, ja? Okay, vielen Dank für den Anruf. Tschüss. Hallo. Guten Abend. So, jetzt meine Kräfte lassen nach. Ja, ich bin mal gleich den Moment erstmal nochmal hier das. Die Leute ablenken. 0331 zu Potsdam, 731 39 32. So, was würdest du dir jetzt wünschen? Naja, also ich würde mir auf jeden Fall ein Lied über Geld wünschen. Warum denn? Weil ich nie Geld habe und immer neurotisch pleite bin. Ach so, echt? Ja. Da passt der Song, der jetzt kommt. Der trifft, glaube ich, den Nagel auf den Kopf. Rolf Schwenter, Ballade von der Geldwirtschaft. geil. Und das ist so ein schönes, Eisler hat ja jetzt eben sowieso ein bisschen, was das Geld ausmacht, aber das ist jetzt tendenziell eher so ein Anti-Geld-Song. Also insofern ist der, wenn du einer bist, der kein Geld hat, dann kannst du dem Song zustimmen und fühlst dich irgendwie auch ganz gut dabei, ohne Geld. Das ist natürlich auch scheiße, also im Grunde ist so ein Blödsinn. Oder? Also ich finde ja Lieder gegen Geld sind ja auch doof. Ich finde ja eher Lieder, ich würde ja immer Lieder singen mit so Geld für alle. Zum Beispiel, oder? Nee, ohne nicht? Warum nicht? Also wäre nicht unbedingt die Message, die ich in der Musik so erwarte. Sondern was würdest du als Message erwarten, was Geld betrifft? Ja, gute Frage, also. Für Geld für mich oder was? Na, das ist ja irgendwie, das sagt ja jeder. Ich. Geld für alle. Na, sag doch Geld für alle. Also ist eigentlich schon gar nicht so ein schlechtes. Also keine schlechte Losung, oder? Wobei auch so ein Pink Floyd. Ungefähr gleich viel Geld für ungefähr alle. Ein paar ein bisschen mehr, ein paar ein bisschen weniger. Ein paar Unterschiede muss es schon geben. Aber nicht das ganze Geld da und das ja kein Geld hier. Ja, das ist ja besonders unbefriedigend, wenn man auch auf der Hier-Seite ist, oder? Ja, gerade da. Wenn man da wäre, dann wäre da kein Problem. Aber man ist ja nicht da, man ist ja mal hier. Ja, natürlich. Insofern genau Geld für alle. Genau. In rohen Massen. und in rauen Mengen. Genau. Genau, so Dagobert-mäßig Köpperin im Geld schwimmen. Wie war dein Name? Frank. Frank? Ja. Mann, wir sind Brüder im Geiste. Frank, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, und ich erfülle dir deinen Wunsch nur zu gerne. Ja, kannst du nochmal den Namen ansagen? Weil ich würde mir gerne mal ein bisschen was von dem besorgen. Hört sich auf jeden Fall extrem lustig an. Von dem kriegst du nur so flohmarktmäßig Uraltplatten. Rolf Schwenter. Das ist ja gut, weil ich sowieso Platten sammle. Also Lieder zur Kindertrommel heißt es. Ist von, weiß ich nicht, 68, 71 irgendwie aus dem Dreh. Hm. Rolf Schwenter mit DT, der Nachname. Schwenter. DT. Okay. Rolf Schwenter, Lieder zur Kindertrommel. Okay. Ja gut, dann bedanke ich mich. Danke. Wie war dein Name? Frank. Frank? Ja. Super. Frank, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, kein Problem. Ciao. Tschüss. So, jetzt Rolf Schwenter von seiner Platte Lieder zur Kindertrommel. Die Ballade von der Geldwirtschaft. Ich weiß, es klingt immer abgeschmackter. Marx, Freud und Fromm haben sich oft geirrt. Doch des Geldes Arschcharakter haben sie richtig analysiert. Zehnmal täglich greif ich Scheiße an, zweimal meistens in der Straßenbahn, zweimal täglich, wenn ich essen gehe, einmal dann am Abend im Café, zweimal je zwei Bröckelein am Telefon, einmal für die Pressemanipulation, einmal irgendwo im Freizeitklo, einmal irgendwann und irgendwo. Es tut uns nicht überraschen, Eltern wissen, was uns frommt. Nach Geld angreifen, Hände waschen, wie wenn man vom Scheißen kommt. Zehnmal täglich greif ich Scheiße an, dreimal davon in der Straßenbahn. Zweimal täglich, wenn ich essen gehe, einmal dann am Abend im Café. Zweimal je zwei Bröckelein am Telefon, einmal für die Pressemanipulation, einmal irgendwo am Freizeitklo, einmal irgendwann und irgendwo. Scheiße, die tut Leistung messen, wer viel konsumiert, folglich viel scheißt. Bleibt in Massen unvergessen, hat Prestige und folglich Geist. Zehnmal täglich greif ich Scheiße an, zweimal meistens in der Straßenbahn, zweimal täglich, wenn ich essen gehe, einmal dann am Abend im Café, zweimal je zwei Bröckelein am Telefon, einmal für die Pressemanipulation, einmal irgendwo am Freizeitklo, einmal irgendwann und irgendwo. Thank you. einst wird alles frei verteilet. Scheiße, die kommt in den Kanal. Doch da die neue Zeit nicht eilet, heißt's bis dahin auf jeden Fall. Zehnmal täglich greif die Scheiße an, zweimal meistens in der Straßenbahn. Zweimal täglich, wenn ich essen geh, einmal dann am Abend im Café. Zweimal jetzt einfach allein am Telefon, einmal für die Pressemanipulation, einmal irgendwo am Freizeitklo, einmal irgendwann und irgendwo. Rolf Schwenter war das. Der Kollege Kerkhoff steht mir hier schon praktisch auf den Füßen. Aber wir können ja nicht anfangen, da im System dann noch so Fragmente vorhanden. Naja, das kann ich ja, das mache ich mit links. Aber ich überlege, ob wir nicht noch schnell, trotzdem schneller was so dazwischen rotzen. Eine kleine, kurze... Was denn? Na, eine kleine, kurze Musik, die ich gerade raussuche. So eine kurze Nachtmusik? Naja, so was Kurzes, Schnelles, was ein bisschen wegfetzt. Aber wo ist das? Du meinst so einen coolen Drive. Ach, cooler Drive, jetzt hör auf. Du hast... Mensch, Matthias! Jetzt hör doch mal auf! Vielleicht machen wir mal so ein bisschen... Rumpel, Pumpel, Knaller, Baller. Nee, hier! Jetzt habe ich hier nochmal schnell einen kurzen Klassiker eingeworfen, oder? Anderthalb Minuten. Matthias, so viel Geduld hast du. Ja, ich höre das nicht. Nee, der ist doch auch noch nicht. Ach so. Jetzt hör doch mal auf. Jetzt brauche ich bloß mal schnell noch einen, der sich den Song wünscht. Hallo? Hallo? Ja, du kannst dir jetzt mal schnell einen Klassiker als lustige Punk-Version wünschen, der aber nicht so lang sein darf. Was mit Akzent? So Ossi. Ach Mann, jetzt hör doch mal, nicht mit Ossi-Akzent. Jetzt hör doch mal auf. Der Ofen. Nein. Doch. Pech gehabt. How? Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Ihr Einsatzgebiet Berlin und Brandenburg. Ihr Auftrag Fritz Musik. Musik zum Tanzen. Ihr Name die Fritz Disco. Unterwegs diesen Freitag ab 22 Uhr in der Fantasy Club Lounge in Hohensaaten mit den Fritz DJs T-Bird und Blanco Jet. Die Fritz Disco. Mehr Infos fritz.de und im Radio Fritz vom RBB. Um 23.32 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit Legendary Drangling Matthias Kerkhoff. Gleich. Oh. 22 Uhr. Jetzt hast du das System durcheinander gebracht. Jetzt passiert überhaupt gar nichts mehr. Ja, nun muss ich erstmal ganz kurz hier dieses Dings hier drücken. Moment. Und dann mache ich das hier und sage das. Der nationale Krisenstab zur Vogelgrippe will morgen über weitere Schutzmaßnahmen beraten. Hintergrund ist, dass das Vogelgrippe-Virus H5N1 bei einer Katze nachgewiesen wurde. Die Katze war am Wochenende auf der Ostseeinsel Rügen verendet. Die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern riefen Tierbesitzer in den betroffenen Gegenden zur besonderen Vorsicht auf. Sie sollten Katzen nicht mehr freilaufen lassen, hieß es. Im Streit über den geplanten Bombenabwurfplatz in Brandenburg gibt es keine politische Lösung. Ein Krisentreffen von Verteidigungsminister Jung brachte keine Annäherung. Jung beharrt darauf, in der Küritz-Ruppiner Heide ein Gelände einzurichten, wo Tiefflieger der Bundeswehr Bombenabwürfe üben können. Die Ministerpräsidenten von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, Platzeck und Ringsdorf wollen das verhindern. Die Zulassung eines Autos ist in Brandenburg künftig nur noch gegen Erteilung einer Einzugsermächtigung für die Kfz-Steuer möglich. Eine entsprechende Verordnung des Finanzministeriums wurde heute von der Landesregierung in Potsdam gebilligt. Anlass sind Zahlungsrückstände bei der Kfz-Steuer in Brandenburg. Berlins Innensenator Körting hat Einzelheiten zum Sicherheitskonzept für die Fanmeile während der Fußball-Weltmeisterschaft bekannt gegeben. Die Straße des 17. Juni werde per Video überwacht, sagte Körting. Das Gebiet zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule werde außerdem in einem Radius von 5 Kilometern eingezäunt. In dieser Nacht viele Wolkenfelder, stark bewölkt, zeitweise Schneefall und Glätte möglich bei -1 bis -4 Grad. Morgen dann wechselnd bewölkt mit einzelnen Schneeschauern und Maxi-Temperaturen zwischen 1 und 3 Grad plus. Verkehr. Da haben wir keine Meldung, wünschen weiter eine gute Fahrt. Blue Moon. So, Kinder, dann wollen wir mal wieder eine Musik hören. I tunnel ran to the hidden habitats of Kalos, Dog, Inferno. No turning path back. The half-man have orders to burn the village and get out with both hands intact. I'm not a mechanism born from the stain. I had to be trained. Now I catcall with dead walkers. I sent a postcard from the Nang if I could get onto the roof in time to hang from the leg of this last chopper. Son of a weed burner perturbed, growing a road, rotating blood color on brick Texas. And others modified climb to make nasty tongue plunge. Headshots. We're opposite of chameleon plans, caught in dreadnoughts. There's a try side of cyber wide attack on the track that took over my mark right before I had a chance to take my life back. And it's a broadband to surprise where I'm at. Definition, but that's not the particular attraction to the setup. Not the action of the sacrifice of bad draftees. Actually, more of a layaway duckers plan for young get up and go out motivators. See the new soldiers smoldering different from the antiquated taste of stately hatred. But I came from Melvinon's on a D train to the lobby. See academics play second on my life, and I'm matriculated playing hobbies. Not my dedication in ranks, plus one training. Cross is not a big problem. It's all about what I'm gaining. Well, you get power, respect, an audience, a check. Honey, when you look for a fetish, I need tools. Like travel, four bonds, be a part of something. I have a structure, cash bonus, cash bonus. I make cash bonus. See this gold plaque? You could own it. After killing half a million, it's such a good feeling to earn your country's respect and love. So when you say, sonny, you my man, fuck, sign me up. Rock, rock, B-boy, rock, rock, man. I sent a postcard from the Nang if I could get onto the roof in time to hang from the leg of this last chopper. And now, my friend, to the front. The bush. The shape. Yo, L, man. Yes, sir. Talking to the walls, man. We gotta get on stage, yes, sir. Man. It's the last show. show of the truth, man. What I'm saying, man. Niggas is tired in this country. It's been a long time coming. I really want to go home. Me too. And I'm happy to do this shit. Coming out bloody. Coming out bloody. Bring it. Emerson, Lake Palmer, a.k.a. Dirty Lawrence, Spray Harder. What a marvelous daughter maker. 50K tone, ho-ho, dusty digital maker. Melvin, you slow this round. Technical retardation sound. Round one, sound the hardest. Heartless, heartless, harmless. Farthest, Fahrenheit allotted. Hot shit, hopped up the shitty. Shit, shit, sick. Monster, ancient makeshift, and it's the mic on. Nervous slur, palm, teleprompter, sights on. Laser head looks like a linguist. Fighter lights flurry down rounds like a ration. Ally force stranded. Stranded like a lord of the bugs and disbanded. Better bring a band-aid. Hustle shit, fantasy, gun talk. Erotic logic, walk out of boxes. Dead thug hugs, blood metal like molding. De-evolved thug, crawl back in the ocean. I'm your racial choke, a broke potion. Broken, most potent afloat. Flank facts, punch a black jacket. Jack of all trade, embargo. Faded like 88K fashion. Back like Packers. Mongoloid, none of you trap backwards. Broken into fragments. Token time flows that broke down biblical tablets. Broken down handicap, casting attraction. Run the sick death, leave a chest effect for no F. Six steps to affect the weight to dynamism. Fat thighs chafing a summer from humidity. Humid, unhuman. Praise the blue tulips. Come between animal thoughts. What we're talking about confusion. See, boy, lose it. Ugly motherfucker with faces of our addicts. Just for my people. Persecute plagiarism is dangerous at a close range. No range, close to the range. Both frames with a celebrity role. Smoke celebrity aspirations. Guitars in the mode. With a mackerel. Actual track catapult. Corpses act animate. Walk around the backyard watching a brain cabinet. Sad but erratic. Irregular predator with bad brain magic. Magic is a sick freedom war with boys special. Battle with topography with bruises. Border leaking out Popeyes and hot cruises. Straight bruises. Chanel codes are full of control. Cause the most you can hold is only to get half choked. That's half a joke. Adamant. A-wall to the last addle. At the back handler. Handle her merchandise flirt. With a nerve or device devised. More pertinent ties. Time to work man of his prize. Show me those New York eyes. Isolation eats at the face of freight bites. Bite bleep void. Small world, big noise. Swallow my void, swallow my toys. I'm a metal sun penetrated. Just demonstrated. Fucking fake face, I hate it. LP war das mit The Nung, The Front, The Bush and The Shit. Nicht, dass es heißt, ich bin hier ein Hip-Hop-Hasser. Quatsch. Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Kinder, mir geht's wie Bolle. Gelenkte Wunschmusiksendung machen wir hier. Das heißt, ihr ruft an unter der Telefonnummer hier. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ihr ruft an hier und gebt, sagt so, was ihr euch ungefähr wünscht, in welche Richtung ihr zu gehen solltet, welche Soundatmosphäre, was so inhaltlich los sein soll, vielleicht auch Stimmlage, so eine Geschichten könnt ihr irgendwie alles sagen. Müsstet begründen mit eurer Situation, eurer Stimmung, eurem Feeling. Und dann werde ich mir Mühe geben, das so ungefähr zu erfüllen, den Wunsch. Man kann aber auch hier anrufen. Wenn halbautomatischer Anruf. Da kann man sich nicht wünschen, da kann man nur was sagen. Dann 0331 zu Potsdam, 731 39 32. Und dann habe ich wieder noch eine etwas längere Musik mitgebracht, die ungefähr so anfängt. Ah, spitze, oder? Wer kennt das? Würde ich gerne ohne spielen. Muss man sich aber wünschen. Sonst wird die nicht gespielt. Die wird nur gespielt, wenn sich Kinder wünscht. Aber wenn sich wünscht, ist besser praktisch. Düdel, düdel, düdel. So, so fängt die eigentlich an, oder? Ah, ja, ah. Nicht schlecht, kein schlechter Anfang, oder? Dam, dam, dam, düdel, düdel. Und schon klatschen alle, weil sie wissen, was das ist. So, also wie gesagt, entweder halbautomatischen Anruf sagen, hier anrufen, sich eine Musik wünschen. Ich steuere das dann schon so ungefähr. Man kann zum Beispiel sagen, ey Mann, schön mal wieder eine Dub-Nummer, wo der Name Erich Honeckers zu vernehmen ist. Ja, irgendwie so ein bisschen so Reggae-mäßig wäre mir heute zumute und irgendwie habe ich auch irgendwie ein bisschen, ich habe total Bock auf Honecker. So was, das geht alles. Kann man machen, muss man eben hier, wie gesagt, nur anrufen. Hallo? Aber man kann nur sagen, ey Mann, irgendwie fehlt mir noch so ein bisschen chilenischer heavy psychedelische Musik. Zum Beispiel. Fort auch dabei. Tschüss. So schnell können Gespräche gehen. Hallo? Tag, Wunder. Tag, wer bist denn du? Ich bin der Max. Max? So sieht das aus. So, du wünschst dir eine Musik, jetzt sag nicht den Ofen, sonst fliegst du sofort raus. Ja, so ähnlich. Von Beethoven, würde ich sagen. Würde ich mir was wünschen. Beethoven war ich jetzt nicht dabei. Ah, schade. Naja, jedenfalls ist ja Reggae auch ganz entspannend, wa? Ach so, jetzt wird's. Sag mal, nur weil ich das gerade als letztes gesagt habe. Du kannst dir auch eine indische Musik wünschen, in der gewissermaßen die zweitbekannteste Internet-Suchmaschine besungen wird. Zu einer Zeit, als ich die als Suchmaschine überhaupt noch nicht hab. So was zum Beispiel. Das ist interessant. Naja, aber Hör mal. Warte erst mal. Yahoo! Oder ist doch super. Yahoo! Das ist ein spitzen Song. Hört sich aber toll, Mann, ja. Natürlich hört er sich toll an. Steht so. Das macht doch nichts. Man kann die auch Teufel oder dass man drauf steht. Yahoo! Super. Yahoo! Ja, das ist mal gut hier. Wieso denn? Ist überhaupt ja nicht gut. Das ist ja ein geiler Song. So, na, was wünschst du dir denn nun? Ja, das, was du gerade angespielt hast. Oder wie Volker Spengler Beatles singt? Oder eine lange Nummer? Ja, das hat sich ganz interessant angehört. Sag mal den Anfangsbuchstaben des Interpreten, wenn du das nicht verraten willst. Von der langen Nummer, die ich eben angedeutet habe? Genau. D. Ach, scheiße. Warte, Led Zeppelin ist es nicht? Was heißt denn, ach Scheiße? Sag mal, das kennt man doch aber. Wenn man nicht ganz. Naja, ich bin. Wie alt bist du? Ich bin 18 Jahre alt. 18? Naja, da kennt man das nicht mehr. Ja. Das ist ein Spitzensong. Na, dann musst du mir wohl vorstellen. Den würdest du dir, aber jetzt musst du aber noch ein bisschen Begründung abliefern. Du musst jetzt, sagen wir mal, wenigstens deine so mentale, finanzielle, soziale, räumliche Beziehungssituation so beschreiben wenigstens. Räumliche Beziehungssituation. Räumlich, finanziell, sozial, mental, seelisch. 18. Ja, schwieriges Alter, sag ich mal. Schwieriges Alter, genau. Jetzt fängt das alles mit dem Abitur an, wa? Ja, ja. Alle haben Führerschein und ich hab die Kohle nicht dazu. Führerschein. Ja, man will schon mal. Dit nach Hitler, wollen alle einen Führerschein haben. Was heißt was? Führerschein! Ja, man muss doch mal ein bisschen historisch denken lernen. Mensch. Warum wollen die Deutschen alle einen Führerschein haben? Führerschein! In der DDR ist es Fahrerlaubnis. Ja. Aber jetzt hier der Westen eine ungebrochene Kontinuität. Führerschein! Jawohl, mein Führerschein! Ist du willst auch einen Führerschein haben. Ich würde gerne die Fahrerlaubnis. Bist du DVU-Wähler, NPD-Wähler, sowas in die Ecke? Eher? Nee, ich mag in die Richtung? Nicht so. Magst du nicht so? Aber einen Führerschein hätte ich gerne. Um ein Fahrzeug zu führen, richtig. Führen! Ja, nur ein Fahrzeug. Führen! Bist du stolz auf Deutschland? Da eben noch bei mir die... Nee, ich habe ja neulich in der Zeitung gelesen, dass ich angeblich Günter Jauch bin. Aha. Da steht doch immer, du bist Günter Jauch. Ich will ja nicht sein, mir wird... Nee, da steht doch, du bist Günter Jauch. Hab ich gelesen. Das ist ja interessant. Hab ich mich total beleidigt gefühlt, hätte gesagt, mir würde es reichen, wenn sie mir Geld überweisen, der soll mal eher selber bleiben. Nee, aber so funktioniert's ja nicht. Geld. Der kriegt kein Geld, nö. Ja, der lutscht am Daumen oder was? Natürlich. Der ja. Macht das alles freiwillig. Ja, logisch, klar. Der arbeitet bei der Volkssolidarität. So sieht das aus. Ja, so sieht das aus. Nee. So, warum wünschst du dir denn hier nur die Musik? Du musst ja jetzt ein bisschen mehr zu deiner mentalen Sicht. Wie geht's dir denn gerade so? So seelisch. Was machen die Weiber? Naja. Da läuft gerade nicht so viel, außerdem nur Abi. Oh. Scheiße, oder? Was soll man da sagen? Yahoo! Ach so, scheiße! Falsch gemacht. Yahoo! Das Leben ist echt so. Vorbeikommen, wie du abgehst, ey. Naja, ich geh ja nicht ab. Ich sitze hier total gefaltet und könnte kotzen und denke und zähle hier mal noch mit, noch eine Stunde und 13 Minuten. Ja! Und dann fahre ich nach Hause. Super, oder? 14 Minuten. 18, 14? Nee, 47,5. Es sind schon noch eine Stunde, 12,5 Minuten. Ja! Meine okay, Liebe, schon die alte Inder, musst du sagen. Alter, nee, Inder ist scheiße. Was ist denn das ja nicht scheiße? Jahuu! Wie lange geht denn der Titel? 3,5 Minuten. Wie viele Wörter kommen da drin vor in dem Titel? Na, mehr noch. Aha. Ich hab dir jetzt, sag mal, was ist denn dein Lieblingssong? Wie jetzt allgemein, oder? Ja, überhaupt, allgemein, dein Lieblingssong, wo du sagst, da könnte ich mal hinlegen. Wenn ich den höre, leck ich mir alle 10 Finger nach. Oh, das ist eine schwierige Frage, du. Naja, sag doch mal irgendeinen. Muss jetzt nicht der Lieblingssong sein. Sag mal einer, den du richtig toll findest. No Quarter. No Quarter. Wie viele Worte hat denn der? Ja, siehst du, merkst du, was du für blöde Fragen stellst? Fragst mich, wie viele Wörter der Song hier hat. Hätte ja sein können, dass der... Ja, dann hätte ja sein können, dass ich zu Hause sitze und bei jedem Song die Worte auszähle. Na klar. Ja. Nee, das hätte ja sein können. Wenn ich mich für total panne, kann ja sein, dass ich ein bisschen einen Schuss habe, aber so bekloppt ich ja nur ohne. Hallo? Ist da noch jemand? Redet da noch jemand mit mir? Bin ich hier ganz alleine? Bin ich jetzt schon komplett verrückt geworden? Du redest da mal zwischen, Junge. Naja, wo zwischen denn? Da ist da nichts, wo man zwischenreden könnte. Ich rede. Sag mal, mach hier nicht auf nachdenklich. Du bist 18. Ja. Da musst du jetzt nicht so tun, wie wenn du dir ein neues Steuerkonzept für Deutschland ausdenken müsstest. Oh, meine schwierige Frage. Mann! Ich hab dir doch beantwortet. No Quarter halt, ne? Ja, aber wie viele Worte das hat, das weißt du ohne. Nee, das ist ja auch ein bisschen, Genau, darum hören wir jetzt Yahoo. Intellektuell. Ich danke dir für den Anruf. Yahoo! Ah, nee, scheiße! Ich muss immer den zurückskippen. Yahoo! Ja! Den hören wir uns jetzt, gleich mal richtig an, oder? Ah, gut. Max, ja. Du hast ihn dir gewünscht, kann ich ohne nicht dafür. ich erfülle den Wunsch. Tschüss! Vielen Dank. Yahoo! चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहने दो जी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं हम क्या करें चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहने दो जी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं हम क्या करें चाहे कोई मुझे जंगली कहे है मेरे भी कुछ अरमान मुझे पत्थर तो न समझो मैं हूँ आखिर एक इंसान मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान मुझे पत्थर तो न समझो मैं हूँ आखिर एक जंगली कहे कहने दो जी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं हम क्या करें चाहे कोई मुझे जंगली कहे कैसी बला की आग सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग सर्द आहें कह रही है ये कैसी बला की आग सो सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जा मैं यहाँ से वहाँ जैसे ये आसमान मैं यहाँ से वहाँ जैसे ये आसमान चाहे कोई मुझे जंग भी कहे कहने दो जी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं कोई मुझे जंगली कहे कहने तो जी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें चाहे कोई मुझे जंगली कहे Mohammed Rafi war das, der wahrscheinlich bekannteste indische Schauspieler, Sänger, da sind die Unterschiede nicht so groß. Juhu! So, Kinder, ihr ruft ja hier an, wie die Bekloppten, das ist natürlich schön. Ich suche im Grunde jetzt, wir haben ja noch verschiedene Geschichten, also erstmal hier beim halbautomatischen Anrufbeantworter kann man immer anrufen. Wenn halbautomatischer Anrufer wenn man hier zum Auto kommt, immer da anrufen, nervt den, macht den fertig. 731 Zusammenschnitt der letzten Sendung, die ja auch abgespielt werden muss. Wann wollen wir das machen? Außerdem habe ich ja auch noch die lange Musik, die würde ich auch noch gerne. Bom, bom, dom, dom, dom. Die würde ich auch gerne noch spielen. Wie machen wir das jetzt? Vielleicht machen wir jetzt erstmal den Zusammenschnitt der letzten Sendung, oder? Nochmal so kurz hier mantelt mit, wir haben es ja vorhin schon gehört. Me first and the gimme gimmies. Da so ein bisschen eingeklammert, dann Zusammenschnitt der letzten Sendung und dann telefonieren wir weiter. Ihr habt jetzt erstmal 8 Minuten Pause, okay? Me first and the gimme gimmies, dann der Zusammenschnitt und dann geht's weiter. Bom. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've planned hills and trees. Learned of love and ABCs. Skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend. It's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now the spring is in the air. Pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were the seasons out of time. Goodbye, Papa. Please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa. It's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now the spring is in the air. Little children everywhere. When you see them, I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons are all gone. We had joy. Goodbye, Rochelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Rochelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now the spring is in the air, with the flowers everywhere. I wish that we could go be there. Zukunft 42. Zeit. Hallo, mein Name ist David. Ich bin 29 Jahre alt und habe es noch nicht sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist aber nicht so schlimm, denn immerhin kenne ich Kuttner. Ein feiner Mensch, sage ich euch. Das zeigt sich immer wieder. Neulich erst, als er mich davon überzeugt hat, besser meinen Job bei Karstadt an der Kasse zu schmeißen, um mit ihm gemeinsam einer glücklichen Hartz-IV-Zukunft entgegenzublicken. Was allerdings stilecht von obligatorischen Verhaltensstandards begleitet sein will. Also zogen wir zusammen mit Bernd Gülke durch die Kneipen, bis wir uns irgendwann Oranienburger Bier trinkend auf dem Mittelstreifen der Göbenstraße wiederfanden, wo Jürgen plötzlich nur noch wirres Zeugs von sich gab. Also beschlossen wir, zu Bernds kurz vor der Eröffnung stehenden Kneipe, dem Hartz IV in Charlottenburg zu gehen und überlegten, dass eine Beschäftigung in diesem Laden für Jürgen sicher ganz heilsam wäre und seine Begeisterung beim Anblick des Hartz IV war für uns beide geradezu herzzerreißend. So, aber jetzt erstmal, wir sind da. Was? Nein. So sieht's aus. Das gibt's doch nicht. Mit Hartz IV. Oh, Mann. My life is starting over again. Das kenn ich doch. Das war doch ein Titel von Daniel Johnston. Ich schall vor wie jemand rein. Ja, aber absolut. So. Tja. Ich bin platt. Wo kommt der Tresen hin? Da vorne längs. Ah ja. Ja. Ah, ja. Hier vorne in der Ecke würde ich eine kleine Bühne bauen. Ey Mann, das wäre absolut großartig. Boah. So sieht's aus. Mann. Schöner Parkettboden übrigens auch. Ja, musst du ja nicht machen. Mann. Sag ich, du wirst schon wieder krank, Jürgen. Doch. Du warst doch gerade erst kürzlich krank. Das ist vielleicht genetisch bedingt bei mir, dass dann nach einer Weile kommen dann die... Die Vogelgrippeviren. Vögelviren doch überhaupt nicht. Als ey, keine Vogelgrippenwitze. Die habe ich da schon, also Vogelgrippenwitze habe ich da schon vor einem halben Jahr gemacht. Aber was denn dann? Ich weiß nicht, was für so eine Bronchitis oder so hat, nehme ich an. Oh. Also ich merke daran, dass Rauchen keinen Spaß macht und dass ich mich praktisch nicht mehr bewegen kann und will. Sag mal, Rauchen macht mir aber auch keinen Spaß. Also. Fühl Rauchen auch nicht. Was soll auf der Bühne hier so alles gespielt werden? Da habe ich noch kein konkretes Programm jetzt hier parat. Fass mir nicht an meine Tomate, würde ich gerne mal spielen. Ist das jetzt ein Song von dir, oder was? Sag mal, Junge, du siehst überhaupt nicht gut aus. Boah, brechen, ich muss brechen. Vielleicht solltest du dich mal ein bisschen hinlegen. Ich kann nicht mehr. In Anbetracht der Tatsache, dass hier kein Krankenbett zur Verfügung steht, habe ich einen anderen Vorschlag. Der asoziale Start in die Zukunft. Nächste Woche, nächster Teil. Vor dem asozialen Start, Me First and the Gimme Gimmies und nach dem asozialen Start, Phantomas von so einer wunderbaren CD, Suspended Animations, Heavy Metal mit so Comic Sounds zusammengebaut. Sagt man Heavy Metal? Ist mir doch egal. That is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon! Ah, das muss man jetzt hier endlich mal irgendwann mal spielen. Heute ist nämlich eine Wunschmusiksendung für Arbeiter, Angestellte, Rentner und... An alle Arbeiter, Angestellte, Beamte und Beamte. Rentner. Wenn genau. Sie jetzt diese Telefonnummer wählen, können Sie sich endlich alle Ihre Träume erfüllen. Genau, Sie darum geht's. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. So, ich hab zum Beispiel noch, ich will mal jetzt mal hier vorlesen, schöne mexikanische psychedelische Musik, wobei ich ja diese haha, wo sind denn jetzt die Chilenen, auch total anbieten kann. Aber eben auch holländische Coverversion von Wenn ich ein Junge wäre, das wäre wunderbar. So, aber auch Tahiti Percussion. Puh, was noch? Naja, so alle irgendwie Japan-Kacke. Black Sabbath Live finde ich eigentlich auch immer wieder prima. Eben jetzt gewissermaßen auch Reggae, wo plötzlich auf immer wie zieht aus dem Busch, kommt praktisch Honecker raus, aber eben auch fass mir nicht an meine Tomate. So Sachen eben. Schlüppergummi, alles. Türken, was noch? Ja. Spanische Körperertüchtigungsmusik, deutscher sozialkritischer Krautrock, ey, alles Kinder. Volker Spengler singt Beatles. Also ich meine, ey, was will man mehr? Die zauberige Eskimos, die sich wie Scheiße amüsieren. Also alles, alles. Und nicht zuletzt. So, jetzt überlegt euch mal was. Und jetzt mal ihr irgendwie aber auch ein bisschen mal starke Wünsche. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Russen John Jacob Niles mit einer Mandoline, die so groß ist wie ein Bus, die er auf seinem Knie hat. Puh. Alles. Der Balkan Power. Alles ist Sex Pistols auf Spanisch. Hallo, wir mit Mensch, mal, warum sind die Frauen immer so langsam? Ja, na, wie Sekunde, keine Ahnung. Ich bin das Diana. Diana, wie alt bist du denn, Diana? 23 bin ich. 23, dann kann man schon Frau sagen, oder? Dass du gleich beleidigt bist. Na, endlich hast du meinen Namen am Telefon, wa? Ja, na, aber endlich mal, genau. Mann, ich hab da gehört, oh, jede Menge starke Frauen. Ja, nur Kerle gewesen. Ja, woran liegt denn jetzt, sag mal? Die sind Ahnung. Irgendwie alle Testosteron überzüchtet, ja, oder wie ist das? Die finden alle cool, wahrscheinlich. Was? Die finden da wahrscheinlich alle cool. Meinst du? Da wollen sie alle mal mit Kutti reden. Na, ja, weiß ich ohne ihn. So. Na, daran kann das nicht liegen, das glaube ich aber nicht. Also, ich finde, da muss was anderes sein. Oder auch so was Schönes, Indisches, ja? Nee, was Elektronisches. Wünsch ich mal. Wünsch ich mal. Was hat denn jetzt hier? Also, sag mal, elektronisch. Ja, was deutsches Elektronisches? Das ist mal vorhin. Also, deutsche Elektronisch bin ich jetzt, glaube ich, gerade nicht so gut aus. Jetzt habe ich hier alles Mögliche angeboten. Naja, aber nicht Elektronisches. Das wünsche dir. Schlüppergummi? Nee, Schlüppergummi statt Elektronik? Eine schöne Schlüppergummiband? Ist doch auch super, oder? Was soll denn das sein? Eine schöne Schlüppergummiband. Na, die spielen, na, die haben sie, na, kennst du nicht? Na, Schlüpper, du kommst ja Gummihopse, oder? Ja, los. Ja, aber man kann man auch so Schlüppergummis, wenn man die so ein bisschen spannt, kann man auch boing, boing, boing, so Songs machen. Na, dann mach mal einen coolen Song mit Schlüppergummi. Also, jetzt muss ich die aber erstmal. Mach mal. Oder ein schönes Pyjama-Party-Lied. Dauert nicht lange und tut nicht weh. Genau, und das passt zur Uhrzeit, wa? Du passt zur Uhrzeit, oder? Genau. Wie bist du denn so? Bist du denn tendenziell eher so guter Stimmung? Hast du ganz gute Laune? Ich sitze hier auf der Couch und habe gerade ein bisschen Fernsehen geklotzt und probiere schon tausendmal durchzukommen. Ach so. Und jetzt habe ich es endlich mal geschafft. Verstehst ja, du? Ja, da hast du doch aber jetzt ganz gut. Aber da könnte ich dir aber auch irgendwie, wenn ich ein Junge wäre, das wäre wunderschön. Aber, oder wunderbar, auf Holländisch. Ich bin ja Mädel und ich bin so, Mädel, stimmt. Was jetzt mit durch elektronische Musik ein bisschen noch die Schmude tanzen so. Will. Und dann gehe ich ganz erschöpft schlafen, weil ich dann so abgerieft habe mit der Schneimeid. Ja? Ja, oder ach so, na, Elektro, ja, aber, man, Ja, suche jetzt mal an deinen ganzen Plattendingern herum. Das wird hier nicht mit Scheiberin, mit elektronisch wird hier nicht, glaube ich. Nein, ich verarsche doch nicht. Genau, das ist endlich mal Michael an der Truppe. Ja, genau. Genau. Mit elektronisch wird hier nicht. Elektronisch wird hier nicht, echt? Ich habe Lieder einer Hausfrau. Madame. Das Schnarchkonzert, das ist insofern ganz schön, als dass das Schnarchen immer durch so eine Tuba bum, bum, bum, bum, illustriert wird. Das ist irgendwie ganz gut. Und dann hält mir das an und dann Panik ein, weil das ja. Schnarchen ist. Ach, dann meinst du doch lieber Pyjama-Party. Oder Pyjama-Party, genau. Das ist ja doch lieber, ja? Das geht ein bisschen voller... Oder so eine... So mit der Pyjama-Party zufrieden. Oder eine Nuschelband. Eine Nuschelband. Die so die Songs von 1969 alle nuschelnd singen. These boots are made for walking oder wild ja, thing und sowas. Das das hört sich ja nicht schlecht an. Echt? Make for what? Hm? Ja, dann spiel mal den, aber eben quasi ihr nuschelt. Naja, dann machen wir ihr nuschelt. Naja, muss nicht sein. Wir können jetzt auch Pyjama-Party machen, was du lieber willst. Alle Peter, er sitzt in der Truppe. Ich hätte die zweite, dritte Frau mit meiner Truppe. Koffer des Tages. Okay, dann machen wir erst, die Boots are made for walking. Mit, okay. Und dann mit anderen Pyjama. Oder Hanky Panky ist auch spitze. Hanky Panky ist ein bisschen schneller, glaube ich. Hanky Panky, nee, mit Schlüppergummi. Nee, Hanky Panky genuschelt und dann nochmal Pyjama Party hinterher. Betet ganz kurz, ja? Okay, machen wir das. Okay, super, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, und tschüss. Dann kommt jetzt erstmal, wie gesagt, Teddy and Daryl, ihr nuschelt Hanky Panky und danach kommt Annette Funicello mit der Pyjama Party. My baby does the hanky panky. My baby does the hanky panky. My baby does the hanky panky. My baby does the hanky panky. My baby does the hanky panky. Yeah. Hanky. Do the good thing, baby. Oh, hanky panky. My baby does the hanky panky. My baby does the hanky panky. My baby does the hanky panky. My baby does the hanky panky. My baby does the hanky panky. Yeah. Hanky, hanky. One more time now. Oh, my baby does the hanky panky. Hanky, hanky, hanky, hanky. Oh, hanky, hanky, hanky, hanky. My baby does the hanky panky. My baby does the hanky panky. Hanky, oh, does the hanky panky now. Hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky. Gonna get together tonight. Tell everybody that the time is right. Just after 8 we'll congregate. Pajama party tonight. Gonna get together and dance all night. And do some talking while the moon is bright. So get your date and don't be late. Pajama party tonight. Oh, what a party tonight. We'll have a party tonight. Don't you know it's the latest craze? Having a party wearing your PJs. Gonna get together tonight. That's right. We're gonna dance till the Friday night. So gather round where the fun is found. Pajama party tonight. Just after 8 we'll congregate. Pajama party tonight. Pajama party tonight. Oh, what a party tonight. We'll have a party tonight. Don't you know it's the latest craze? Having a party wearing your PJs. Gonna get together tonight. That's right. We're gonna dance till the broad daylight. So gather round where the fun is found. Pajama party tonight. Yeah, yeah. Pajama party tonight. Pajama party tonight. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Schneewittchen, Demokratie war nie. Sie floh unter die Berge. Kollateralschaden, es traf die sieben Zwerge. Halbautomatisch an! Anruf! Piep! Hallo, ich bin's, Wolle. Ich muss dir erstmal gestehen, dass ich irgendwie fast nüchtern bin. Meistens hört ja deine Sendung ein bisschen betörend an, beziehungsweise Jack Daniels getrunken und Wodka hinterher. Ich rufe eigentlich an, du hast ja heute, was ist heute für ein Tag, der 21. Februar? Nee, Moment, den 22. haben wir schon, weil die Uhr geht irgendwie 20 Minuten nach 12. Ich rufe dich an, Kuttner, und zwar die Musikwunschsendung. Spiel doch mal das Lied von der Rita Pavone. In der Bundesrepublik, da lieben alle die Musik. Oder habe ich das falsch gesungen? In der Bundesrepublik, weißt du, das hab ich ja mal aufgenommen. Vielleicht schaffst du das zu spielen und tu mir eh gefallen, wenn du deine Sendung immer am Dienstag hast, dann spielen wir doch den einsamen Trinker irgendwie in der Sendung dazwischendurch. Ich meine, heute eigentlich getrunken. Also gut, okay, ich gebe zu, ich habe 10 Wodka getrunken und 3 Zigaretten habe ich geraucht. Bin ich jetzt betrunken oder so weiter? Tu mir eh gefallen, Rita Pavone. In der Bundesrepublik, da lieben alle Menschen Musik oder ich weiß. Ich bin ja nicht Rita Pavone. Gut, ich klicke jetzt auf. Ich wollte nur mitteilen, dass ich nicht total besoffen bin. Bis dann, tschüss. Ja, hallo, Wolle, ich habe dich eben gerade gehört. Wenn du dich um Obdachlose kümmerst, dann hast du doch eine gute Aufgabe, für die es sich lohnt, doch am Leben zu bleiben und noch keinen Strick zu nehmen. Einen kleinen Fortschritt gegenüber früheren Zeiten, den gibt es doch schon. Heute werden doch Leute mit einer von der offiziellen Meinung abweichenden Meinung, die werden doch nicht mehr auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das ist doch schon ein kleiner Fortschritt. Wir müssen doch sehr bescheiden sein. Rittersport, Vollnuss. Darf ich denn jetzt noch was sagen? Jetzt habe ich ja schon Werbung gemacht, aber ich sage ja trotzdem was. Weil irgendwie finde ich es schön, dass ich mal anrufen darf und dass ich mich überhaupt gar nicht denke, dass ich da jemanden überhaupt rankriege. Ich dachte mal, ich rufe irgendwo an und geht kein Mensch ran, aber ich wollte nochmal, also Rittersport. Und ich mache das ja nur so, weil ich muss sie da anrufen, weil ich sonst verliere, die kontrollieren das. Weiß der Teufel, wie die das machen, aber jedenfalls sagen sie mir, wenn ich das nicht mache, dann sehen sie das und so. Ich bin ja völlig irritiert eigentlich. Ich könnte ja mal, also vielleicht so ein Seelsorgetelefon, dann wäre auch nicht schlecht. Also wenn man so überlegt, boah, muss ich jetzt mal anrufen, ein Traum. Also eigentlich sind ja Sie auch der einzige Anrufer, den ich jetzt anrufe. Ich weiß ja auch nicht. Also, vielleicht rufen Sie mal zurück. Meine Nummer ist irgendwie Rittersport. Qualität ist garantiert und so was und Vollnuss. Ja, ich möchte nochmal meinen Vorschlag wiederholen. Über besonders kontroverse Zitate berühmter Leute zu sprechen. Und da hat es ja schon mal erwähnt, das Zitat von Goethe, nämlich Toleranz ist eines Menschen unwürdig. Hallo, Kuttner, Olli hier. Ich habe mich jetzt eine ganze Weile nicht gemeldet, hat aber auch einen Grund. Und zwar... Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Hallöchen, Kuttner. Ja, hier ist Tobias aus Magdeburg. Spiel auch mal bitte ein Lied von Nick Cave. Das würde ich gerne. Spiel es bitte für meine liebe Schwester Susanne und für meine gute Freundin Antje. Wir waren drei schon... Wir haben uns beim Konzert gewesen und es war toll. Wir sind absoluter Nick Cave-Fan. Wenn halbautomatische Anrufbeantworter, von Nick Cave. Okay. Dann ciao. 0331 für Potsdam, 731 39 32. Als ich ein Junge war, hatte ich ein Beetle Cave. Und was für Donkru waren, oh, welke Tine Faith. En kwam ik ook een keertje laat thuis, dan maakte pa geen drama in huis. Maar dronken wij een glas, als ik een jongen was. Maar als Tina, Tina, Tina me kust, is er niets wat onze liefde nog lust. Ben de Tina, Tina, Tina, de kleine, wil zijn pico, picolina, carina, bambina, zizi, signorina, niet zijn. En dat is pijn. Als ik een jongen was en ik een brommer had, reed ik met meisjes rond in onze hele stad. Door het publiek op voetbalveld werd ik bejubeld als de held. Ik was pas in mijn zas, als ik een jongen was. Maar als Tina, Tina, Tina me kust, is er niet wat onze liefde nog lust. Ben met Tina, Tina, Tina het leeg. Wil zijn pico, picolina, carina, bambina. Wat je als jonge man van liefde weten moet. Maar er is niemand anders voor mij dan enkel Tino en dat ben jij. Dus kwam het goed, want pas dat ik geen jongen was. Durchdenken wir das eben Gehörte. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Sag mal, kann sich mal nicht jemand mal eine lange Musik wünschen, die ich gerne hören würde? Überzeugend wünschen, dass es jetzt auch nicht so angeschafft klingt? Hallo, wer bist denn du da? Ich bin der Peter. Peter! Peter! Ich überdenke eben noch das eben Gehörte. Ja, das ist schön. Das ist schön. Als ich ein Junge war. Ja, als ich ein Junge war. So. Du machst mal schnell das Radio ein bisschen leiser, ja? Ja, ja, mach mal ruhig. Ich rede dann gleich ein bisschen lauter. So leise kannst du ja nicht machen, oh, wie ich laut reden kann. Ja, ach so. Ja. Ich hätte richtig Lust mal auf die Pöbel. Ach, und gib mal eine an. Und am liebsten du Heidenheim. Verräter. Und am liebsten von der Made in Japan, oder? Ja, genau. Genau, mit Beifall und so ein bisschen live. Ja, ja. Ach, kick mal eine an. Peter, wie alt bist du denn? Ich bin 56. Oh, sag mal, da bist du ja nicht direkt die Zielgruppe. Du ja, könntest ja mein Vater sein. Ja, aber ich höre euch ständig. Ja, ach so, kick mal da. Spaß. Ja, ja, ja, aber viel zu wenig die Purple, wa? Ach, das habe ich auch doch. Ja? Doch, freilich. Aber im Tagesprogramm nicht. Ach so, weil, ja, nee, ja, so, das meine ich schon. H2-1 kommt manchmal. Ach so, ja, das darfst du jetzt hier aber nicht sagen. Da sind die gleich alle total angepisst, wenn du H2-1 sagst. Ach, du wünschst dir das jetzt aber aus vollem Herzen. Aber sicher. Na Mensch, das freut mich aber. Das ist doch ein Wunsch, den ich dir total erfülle. Ich nehme mal vielleicht noch jemanden dazu, der uns vielleicht ermutigt darin, den Song zu spielen. Ja. Hallo, wer bist denn du da? Hallo? Hallo, hallo. Hallo, ja, super. Ich ja, wer bist denn du? Sebastian, hallo. Sebastian. Ja, super. Ja. Und du würdest dir jetzt aber auch hier wünschen. Wie wünschen? Was wünschen? Na, was ein Wünschen? Ist ja heute eine Wunschmusiksendung, wo man sich das wünscht, was ich spielen will. Ja, aber das ist wirklich keine blöde Berechnung. Ich höre die Sendung schon so lange. Ja. Und ich will immer gerne dieses Tyrelüde Perbon hören. Was willst du hören? Na genau, Poupée de Cire, Poupée de Sang? Das ist für mich Glück. Meinst du das? Ja, aber das wird jetzt, aber das kann jetzt, aber jetzt ist was anderes. Ich mir auch schon gedacht, aber ich habe Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit. Jetzt ist die Notwendigkeit, Child in Time zu spielen. Bitte was? Jetzt spielen wir gleich die Purple. Sweet Child in Time. Naja. Und alles diese Black Rabbit. Die Purple ist immer so. Sag mal, hallo? Die Purple ist immer so, du fliegst gleich raus, hallo, hallo. Ja, raus, raus. Raus, flieg, flieg. Genau, flieg. Nee, aber die Purple ist immer, damit fangen alle E-Gitarristen an, was soll denn das? Na, hör doch mal hin hier. Na, das ist nun nicht, damit fangen nicht alle E-Gitarristen an. Ja, sorry, aber. Du meinst viele. Jetzt, ja, aber das ist es aber nicht. Nee, das ist es nicht. Genau, aber das darum, ist das ist es. Das ist Message, aber ich, ja? Wollte jetzt eigentlich so von wegen Lieblingssong ist noch was ganz anderes. Aber was ja. ich in deiner Sendung. Hast du Pech gehabt? Du weißt, das ist ja gelenkte Demokratie. Hier wünscht man sich das, was auf den Tisch kommt. Nee. Doch? Ist das nicht. Nee, in deiner doch. Sendung. In ja, in meiner Sendung, Sendung ist es so. Sendung, was ich an deiner Sendung am allerliebsten höre, ist dieses. Und ja. zwar wirklich dieses Ding. Franz Geil. Und zwar rum, weil das eine erotische Energie hat, ja. die pro-menschlich ist. Ja, dafür kann ich jetzt auch nichts. Dafür kannst da musst du ja, genau. Da musst du jetzt dich mit meiner erotischen Energie hier zufrieden nehmen. Ey, was? So, wir machen jetzt mal Schluss. Sebastian? Tschüss. So, dem bin ich los. Erotisch und nackig. Ja, Peter, dann kann ich mich jetzt noch ganz zärtlich und freundlich und erotisch von dir verabschieden und wir hören jetzt schön Deep Purple, Child in Time, oder? In aller Ruhe, genau. In aller Ruhe und freuen uns dabei und wissen, was wir aneinander haben. Tschüss, mein Guter. Tschüss, Sebastian. Tschüss, Peter. Tschüss. So, Kinder, jetzt zurücklehnen und warten, dass der Bestatter kommt. Child in Time, Deep Purple, Made in Japan. Von wann ist es? Naja, irgendwann 72. 72? Da gab's schon Musik? blind man, cheating at the word, the bullets flying, they're killing everyone. If you've been bad, Lord, I bet you have, and you've not been here. You'd better close your eyes. You'd better bow your head. Wait for the waren die Purple Child in Time. Geht's jetzt so weiter und danach haben wir dann eine knappe halbe Stunde und dann können wir noch ein bisschen Wunschmusikerfüllung machen hier. Das Jahr 2050. Seit 48 Stunden ist Berlin ohne Energie eine Katastrophe für die Stadt. Im Moment steht hier alles still. Die Polizei tut natürlich alles, um die Menschen zu beruhigen, aber die Situation ist brisant. Aus Schöneberg wurden bereits erste Ausschreitungen gemeldet. Schwere Zeiten ohne schwarzes Gold. 2050. Leben ohne Öl. Das Fritz-Hörspiel mit Folgen. Diese Woche immer um 8.40 Uhr und 16.40 Uhr und im Radio. Fritz vom RBB. 0.35 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit Matthias Kerkhoff. Das Vogelgrippevirus H5N1 greift weiter um sich. In Deutschland wurde erstmals eine Übertragung des Erregers auf eine Katze festgestellt. Nach Angaben des Friedrich-Löffler-Instituts wurde das Virus bei einem toten Tier auf der Insel Rügen nachgewiesen. Heute wird der nationale Krisenstab über weitere Schutzmaßnahmen beraten. Eine Sprecherin des Bundeslandwirtschaftsministeriums warnte inzwischen Tierbesitzer davor, in Panik zu verfallen. Die Bundeswehr besteht darauf, das sogenannte Bombodrom bei Wittstock zu nutzen. Die Regierungschefs von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, Platzig und Ringsdorf konnten Verteidigungsminister Jung nicht zu einem Verzicht bewegen. Nach einem Treffen in Berlin sagte Jung, die Bundeswehr brauche den Bombenabwurfplatz. Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg sind gestern Abend unterbrochen worden. Die Gespräche sollen heute fortgesetzt werden. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi beharren die Arbeitgeber auf einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden. Dies sei mit Verdi nicht zu machen, hieß es. Und noch rasch zum Sport. In der deutschen Eishockeyliga haben die Eisbären Berlin die Krefeld-Pinguine auswärts mit 5:3 besiegt. In dieser Nacht viele Wolken und vom Westen Durchzug von Schnee und Glätte, leichter Frost bei Minitemperaturen zwischen minus 1 und minus 4 Grad am Tag, dann wechselnd bewölkt mit einzelnen Schneeschauern. Zeitweise scheint auch mal kurz die Sonne, das Ganze bei maximal 1 bis 3 Grad plus. Verkehr. Wir haben keine relevanten aktuellen Meldungen, weiter eine gute Fahrt. Und wenn im Radio 91,9, dann Fritz rund um Belzig. Blue Moon. Kinder, jetzt haben wir nicht mehr viele Zeit. Wir haben, vielleicht haben wir noch so viel Zeit, mal hier den Anfang. Sind zu knattern? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, wir machen hier eine gelenkte Wunschmusiksendung. Ihr könnt hier anrufen und euch eine Musik wünschen, die ihr gerne spielen würdet. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. An alle Arbeiter, Angestellte, Beamte und Rentner. Wenn Sie jetzt diese Telefonnummer wählen, können Sie sich endlich alle Ihre Träume erfüllen. Rufen Sie jetzt an. Genau. Wenn halbautomatische Anrufbeantworter... Jetzt ist nummernmäßig alles bearbeitet. 0331 für Potsdam, 731 39 32. Hallo, wer bist denn du? Hier ist Mario aus Brandenburg. Mario. Ja. Was hast du denn? Hast du denn nicht mal klassenkampfmäßig bei Kontra-Kombilonen und Zeug, wofür die ganzen Leute damals gestorben sind? Sag mal, was Klassenkampf? Freier Sonnabend und sowas, ja, alles. Der freie Sonnabend, der Papp Sonnabend, gehört der Papi mir. Ja, naja, aber sagen wir mal, Hans Eisler war ja vorhin schon mal. zu hören. Dann war ja noch zweimal Rolf Schwenter, das Lied von der Geldwirtschaft, auch durchaus klassenkämpferisch. Jetzt muss ich aber kicken, ob ich jetzt noch mal was richtig fett klassenkämpferisches habe, aber glaube ich jetzt so was richtig extrem hardcore klassenkämpferisches. Ja, wie ich, dass 8 Stunden Arbeiten reichen und nicht hier, wie ich, 100.000 Stunden und dann für die Hälfte des Geldes und dann noch 3 Tage Urlaub weniger. Ja, Mensch, naja, ich weiß, fällt mir, also ich, im Grunde eine Ansage hätte ich vielleicht noch. So quasi klassenkämpferisch. Naja. Die dauert nicht lange, kannst du dir mal anhören und sagen, was du davon hältst. Ja. Also die spielen wir jetzt einfach mal, die hören wir uns später an und dann sehen wir mal weiter, okay? Bis gleich, bleib mal dran, dauert nicht lange. Liebe westdeutsche Gewerkschaftler, liebe sozialdemokratische Genossen, liebe westdeutsche Jugendliche, kommt in die DDR, schickt eure Studiendelegationen und guckt euch das selber an. Und die Bauern, die schickt er extra, die sollen die Dörfer gehen und sollen sich mit den Genossenschaftsbauern unterhalten. Und dann sollen sie gucken. Und sollen sich ganz genau ansehen, wie es denn den Bauern geht. Ihr habt ja hier gehört, dass da eine ganze Reihe Genossenschaften sind Millionäre. Bei euch in Westdeutschland werden sie enteignet im Namen der EWG und des Grünen Planes. Hier werden sie Millionäre. Das muss eine Ursache haben. Also bitte, liebe westdeutsche Gewerkschaftler und Mitglieder der Bauernverbände, kommt hierher und guckt euch das mal ganz gründlich an. Super, oder? Hm. Hallo? Naja. Weiß ich nicht. Geht ja trotzdem? Nee, naja. Ja. Zwiespalten. Was sagst du? Zwiespalten. Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Zwei Seelen, naja, ist ja klar, ja. Aber war da erstmal eine klare Ansage. Ist auch eine klare Ansage. Ansonsten kann ich jetzt vielleicht dann doch lieber nur die Revolution findet nicht im Radio statt sagen. Und würde sagen, ich spiele mal, und das ist dann vielleicht eher was zum Nachdenken, Gil Scott-Heron. The Revolution will not be televised. Die wird nicht im Fernsehen übertragen. Wenn, dann muss man selber machen. Alles klar. Oder? Ja, ist ja richtig. Das ist dann eine total... Ist ja richtig, nur halt, wie gesagt, was alles, also völlig wird vergessen, dass dafür Herzblut geflossen ist. Für jeden freien Urlaubstag, der Grundurlaub heißt, für jeden, für jede Stunde Arbeitszeit, die weg ist, also der Kapitalist hat nie was verschenkt. Das ist alles nur durch harten Kampf zustande gekommen. Ja, und den muss man aber selber ausführen, also machen. Ja, sicher, aber dieses ganze Tralala-Zeugs und bumm, irgendwann ist sie auch nicht rechtet, oder? Also, recht hast du. Und darum hören wir uns jetzt Gil Scott-Heron an. Der dit genau, also sagen wir mal, die Voraussetzungen dafür eigentlich präzise beschreibt. Alles klar. Ich danke dir für deinen Anruf. Bitte, bitte, gerne wieder. Tschüss. Tschüss. Good evening and welcome. My name is Gil Scott-Heron. My accomplices are first from left to right, Eddie Knowles, a drummer for the Denny Zulu Dance Group, a drummer for the Simba Dancers, and a percussionist for a group called Black and Blues. The brother to my immediate left is Charlie Saunders, of the Simba Dance Group and a former drummer for Loretta Parker. David Barnes, a singer for Black and Blues, will be heard later on in the evening. We'd like to do a poem for you called The Revolution Will Not Be Televised, primarily because it won't be. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in 4 parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Mendel Rivers to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner. The revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on reports from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lifes of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he had been saving for just the right occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so goddamn relevant, and women will not care if Dick finally screwed Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Arm Women Liberationists and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, or Engelbert Humperdinck. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Genau, der sagt's auch aufs Deutlichste, oder? So, Kinder, dann würde ich sagen, ist vielleicht noch ein Musikwunsch, wäre noch zu haben, frei. Trotzdem, der jetzt relativ feststeht, weil ich den schon unbedingt, also wenn jetzt, sagen wir mal, der jetzt müsste mal jemand anrufen, der sagt mal, hast du nicht eher sowas, ein bisschen mal sowas indisch-meditatives? Vielleicht noch von George Harrison, der ist ein George Harrison, von George Harrison, produzierte so aus ungefähr 1970, aber es müsste auch so ein bisschen Drive haben und sowas. Dann würde ich sagen, ey, wer sich das wünschen will, der soll jetzt hier sofort anrufen. Den Wunsch erfülle ich ihm nur zu gerne. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, hallo? Ich wollte mal einfach mitquatschen mit Olle Kuttner hier. Ah. Ja, das kenne ich doch. Hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist Paul. Hallo, Paul. Jo, ich wünsche mir was von, ja, was war es nochmal? Ja, naja, so hat eher indisch-meditatives, aber von George Harrison produziert. Ja, das hört sich einfach geil an. Und irgendwie auch cool und aber so, dass man irgendwie so mitgehen kann, aber auch gleichzeitig ein bisschen nachdenklich ist, aber auch zu sich selber findet. Also, das halte ich für vollkommen. Das ist ja genau, cool, das, was du jetzt brauchst, oder? Ja, voll die geile Sendung, weißt du, man soll anrufen, sich was wünschen, dabei wird einem schon geiler sowas vorgeschlagen. Genau, das ist doch super. Da muss man als Kind nicht mal mehr selber Gedanken machen, oder? Ja, und ich grüße außerdem noch Robert. Ja, ihr grüßt wird ja hier aber leider nicht. Hallo? Ja, Kuttner. Ja, was wünschst du dir? Nervst du mich mal so ein richtiges Bonzenlied? Oh, zack, jetzt ist es over. Ich hab doch gesagt, was ihr euch wünschen sollt. Sag mal, stellt euch jetzt nicht blöder als ich bin, hallo? Jo? Ja, was würdest du dir wünschen? Na, irgendwas von Hans Renner. Na, wovon? Ah, Mann, ist ja keine Wunschsendung. Naja, es ist eine Wunschsendung, aber eben eine gelenkte Wunschsendung. Jetzt liegt hier auf dem Plattenteller praktisch ein wunderbarer Song von George Harrison, produziert vom The Radha Krishna Tempel, ein Spitzensong, und den müsstest du dir jetzt wünschen. Wer bist denn du? Ja, hier ist Sven aus Strausberg. Sven, sag doch mal einfach, den wünsche ich mir mal jetzt. Genau. Ja, den wünsche ich mir mal jetzt. Den Rio Karama. Den habe ich leider nicht mit, aber den Wunsch erfülle ich dir doch. Wolltest du dir das jetzt auch wünschen? Ja, super. Und du wolltest dir das aber auch wünschen? Wo ist mein Maul? Ja, na siehst du, das ist doch toll. Und du wolltest dir jetzt den Song auch wünschen? Ja, da sind wir, da hat er wieder mal alle glücklich gemacht. 1A. Jetzt kommt Govinda Jaya Jaya von The Radha Krishna Temple, produced by George Harrison and recorded at Apple Studios in London 1970. Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya. Jaya, Mana Hari Govinda Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya. Kinder, damit sind wir, was die Sendung betrifft, am Ende. Ich hoffe, was mich betrifft, auch am Ende. Von daher bleibt uns jetzt eigentlich nur noch übrig, Tschüss zu sagen und uns auf die nächste Woche zu freuen. Ich will mal Tschüss sagen, war Tschüssi. Scheren im Sack. Genau. Tschüss. Musst du auch kacken? Genau. Tschüss. Tschüss. Genau, so sieht's aus. Kinder, nächste Woche wieder, wa? Ganz ete, petete, begeben wir uns jetzt nach Hause, in die Falle, Hände waschen, Zähne putzen, Licht aus, Schluss. But now time runs away, and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me, and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Das Wandern, wo tat sie so?